Sonntagabend, 18 Uhr. Die Werderwaffen sind da. Abend. Ja, grässlichen, miesen Morgen. Tschüss. Ich verabschiede mich von euch an diesem uninteressanten Umgekehrtag. Nein, und nicht deshalb sagt heute am besten alles genau so, wie es ist. Ach, heute ist dieser Tag. Ich habe das Gefühl, der ist so häufiger im Jahr. Tja, wer weiß es schon so genau? Das kann man sich individuell, glaube ich, auch gestalten einfach. Du musst einfach den alles umgekehrt verstehen, dann hast du da einen umgedrehten Tag. Ja, aber nee, jetzt kann ich ja wieder zuhalten. Ja, wunderbar. Ne? Heute könnt ihr den Tag ja nutzen, um ein paar, könnt ihr ja sagen, heute ist Umgekehrtag. Und dann könnt ihr den Leuten mal wirklich von Kopf klatschen, was ihr wirklich über sie denkt. Das würde heißen, Sonntag arbeiten gehen, ja? Gießen, ne? Kannst du mal Sonntag arbeiten gehen, ist auch umgekehrt, ne? Ja, generell. Es gibt ja vielleicht auch abseits von Arbeitskollegen Leute, die man mal die Meinung sagen will durch die Blume. Ja. So was kommt vor. So. Fangen wir an mit ESG. ESG ist tot. Lang lebe die nachhaltige Geldanlage von einem Vermögensmanager aus der Schweiz, hier Markus Stiddi, der auch ein paar Sachen empfiehlt am Ende. Also egal. Aber es geht im Endeffekt darum, dass generell diese ganze Sache, die angefangen hat auf dem Finanzmarkt mit den nachhaltigen Investments und die diese ganze ESG-Marke dann quasi geprägt hat. Das ist ja quasi das, was DEI ist bei der ganzen Politik und so weiter. Und das war halt ESG. Und da gab es ja auch die ganzen Ankündigungen von Davos und viele Fonds, die aufgelegt wurden. Dann hat man ganz schnell gemerkt, so, ja, diese ganzen Nachhaltigkeitsfonds, die halten alle nicht wirklich das, was sie sagen. Die haben alle Schlupflöcher und im Endeffekt ist es von Anfang an ein reines Marketing-Tool gewesen, nichts anderes. Und der ist froh, dass diese Ära jetzt vorbei ist. Unter anderem, dass halt Larry Fink jetzt das Sagen hat bei Davos, geht halt auch in diese Richtung, weil der nie so ganz in diese Kerbe geschlagen hat. Der versucht jetzt einen Kompromiss in Richtung zu gehen. Okay, ja, wir schaffen ein Wachstum innerhalb unserer planetaren Grenzen, ne, was ja schon anders ist als, ah ja, wir brauchen eine schrumpfende Gesellschaft und was es ja sonst noch alles für Theoreme gibt. Das Ganze wird natürlich verbunden mit einer Modern Monetary Theory. Die mögen sie natürlich auch, weil, ne, Fiat-Geld halt. Und ja, da das einzige Problem ist es jetzt, dass man jetzt halt auf dem Markt überhaupt gar nicht mehr einschätzen kann, wenn man denn jetzt wirklich in so etwas investieren will. Man muss ja gar kein Gutmensch sein. Man kann ja einfach sagen, hier, ich würde ganz gerne da rein investieren. Dann hat man kein transparentes Angebot mehr, weil alles halt unter diesem ESG-Label gelaufen ist und da so viel reingekommen ist, dass man jetzt halt wirklich nur noch sich kleine Vermögensverwalter rauspicken kann. Und da macht er natürlich auch direkt Werbung, ne? Die halt ein ganz klares Portfolio haben, ne? Und, aber die sich halt nicht mit solchen Marketingbegriffen wie ESG schmücken. Also, good riddance. Und ich habe es ja auch schon gesagt, in der Finanzbranche läuft es ja immer ein paar Monate vorher. Das ist jetzt schon seit einiger Zeit eigentlich tot, das Thema. Es läuft natürlich weiter, weil klar, ne? Ich meine, Ja, die es hat ist aber darin mit werden auch noch Berichtspflichten. verkauft. Es hat aber mit Ne? Berichtspflichten zu tun und so, oder? Ja, die Berichtspflichten, die waren ja teilweise eine freiwillige Selbstverpflichtung. Ja, also wenn du jetzt Okay. einen Fonds hast, der halt diese Bericht, also diese Kriterien erfüllen will, kann er das machen. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob du jetzt die Lieferkettenrichtlinie meinst. Das wäre ja was Europäisches. Das hat jetzt nichts direkt damit zu tun. Ach so, okay. Die müssen ja Ja, auch meinte ich alle Unternehmen eigentlich, machen. meinte ich unter anderem auch. Ja, es ist ja dann ESG bedeutet ja Environmental, Social, Governmental. Und diese Berichtspflichten betrifft ja alle Bereiche. Also da gibt es ja dann auch verschiedene Berichtspflichten eben für Ja, Banking, alles, was für. die Umwelt betrifft, dann Gleichstellung natürlich und Ja. Governmental Antikorruption. Das waren ja eigentlich diese drei Säulen und daraus ist alles raus extrapoliert. Und ja klar, die Antikorruptionssache, die wurde nie wirklich verfolgt. Da gab es nicht so viel Transparenz. Die Umweltsache, ja, okay. Und diese Social-Komponente, ja, das ist, ne, da sind die Leute langsam halt leid. Ne, beim Schwierig zu messen auch, Umweltschutz, ja. Umweltschutz wurde dann mit Klimaschutz gleichgesetzt, dann wurde da überall getrickst. Ne, also das Label ist im Endeffekt kaputt. Ne? Und wenn du jetzt jemanden hast, der wirklich halt Investments in diesem Bereich machen will, der kann sich halt überhaupt nicht mehr an diesem Label orientieren. Ne, das ist wie, was weiß ich, Bio aus Nordafrika. Ja, verstehe. Ne? Schöne Biotomate aus Nordafrika. Mhm. Ja, Bio. Genau. Bio. Alles klar. Ja, aber ich denke mal, wir werden das tote Pferd noch ganz lange reiten hier in diesem Land. Ja, wie gesagt, Riester-Renten werden ja auch noch verkauft. Also wenn das einmal etabliert ist und die Fonds, die einmal aufgelegt wurden, wenn sie nicht liquidiert werden, laufen die ja immer weiter, ne, solange da Leute drin investiert sind. Das ist ja halt auch so ein Punkt gewesen. Privatanleger sind da ja reingezogen worden, aber sehr viele institutionelle Anleger, die haben ja dann teilweise Auflagen bekommen von der Politik. Okay, eure Pensionsrücklagen oder sowas, die macht ihr jetzt bitte nicht nur mündelsicher, heißt halt niedrige Verzinsung, aber geringes Ausfallrisiko, sondern bitte auch noch nachhaltig als weiteres Kriterium. Und da hatten ja viele schon Probleme, mussten auch teilweise riskantere Geschäfte eingehen. Das ist nochmal was anderes. Ne? Wenn du eine Institution bist, die dann von der Politik die Richtlinie bekommen hat, du musst jetzt in diese ESG-Sachen gehen, sonst darfst du es nicht mehr. Das ist nochmal was anderes. Aber wie gesagt, es geht jetzt hier mehr um den Privatanlegermarkt. Ja, also dass die institutionellen Investoren weiterhin an ihre Richtlinien da über die Politik gebunden sind, ja. Aber gut, ich meine, da gibt es so viele andere Beispiele, wo das der Fall ist. Ja, zumindest ist diese kulturelle Welle jetzt zu Ende. Ja, Davos ist ja generell seltsam dieses Jahr. Nicht so wie sonst, Heiti Taiti, Great Reset, wir werden sie alle verknechten, sondern so ein bisschen differenzierter. Ja, der Deutschlandfunk vermeldet, was sonst normalerweise nur von der AfD kommt, nämlich, dass man doch mal aus Amerika die Goldreserven zurückholen könnte. Das war so ein kurzer Artikel, den habe ich nur so angelesen. Mal gucken, wo ich noch habe. Da, Goldreserven. Und zwar meint der Deutschlandfunk, der frühere Leiter der Forschungsabteilung der Bundesbank in Mönch, sagte dem Handelsblatt, es scheint aktuell riskant, so viel Gold dort zu lagern. Wie viel ist es denn? Angesichts der Weltlage wurde 164 Milliarden Euro wären das. 164 Milliarden Euro könnte man da zurückholen. Und angesichts der Weltlage meinte er, wäre es eben riskant, das in den USA zu lagern. Im Sinne einer größeren strategischen Unabhängigkeit, das wird ja eh allgemein angestrebt momentan, denkt mal so an digitale Souveränität und so. Von den USA sollte die Bundesbank über eine entsprechende Rückholaktion nachdenken. Ähnlich äußerte sich der Chef des Europäischen Steuerzahlerbunds, Jäger Trump, sei aktuell unkalkulierbar, sagte er der Rheinischen Post. Ja, okay, Trump eben der Bösewicht. Deswegen, und die Experten, ja, sind eben, wie gesagt, nicht die AfD-Leute in diesem Fall, sondern der vom Steuerzahlerbund und von der Bundesbank, ja. Warum nicht, ne? Was soll das da rumliegen? Also, kann auch hier rumliegen. Wie ist es auch egal, weiß ich nicht. Ja, wenn es hier rumliegt, vielleicht klaut das hier einer, habe ich schon fast den Eindruck. Ach so, aus Fort Knox. Ja, also, weil ich bin da ganz zynisch. Also, warum liegt das Geld da? Gut, das hat was mit, einerseits mit, nach dem Weltkrieg haben wir Auflagen bekommen, dass wir halt einen gewissen Anteil im Ausland lagern müssen, in London oder New York. Dann war es ja früher auch so, bei den Vereinbarungen, die es früher gab, da wurden dann halt immer am Ende des Handelstages aus einem Tresorraum das Gold in den anderen Tresorraum physisch rübergeschoben, um halt die Sachen auszugleichen. Gut, das ist alte Tradition, das wird mittlerweile ja nicht mehr so gemacht. Das wird ja also noch computermäßig gemacht. Da ist eher das Problem, wie viel Gold ist überhaupt da und wie viel Gold ist im Computer. Das ist da eher das Problem. Ja, genau. Ja, also dass es physisch da liegt, da wäre halt die Frage, ja, ist es sicher? Frage 1. Dass die Amerikaner uns das Gold vorenthalten würden, weiß ich nicht. Normalerweise würde ich sagen, nein, weil generell macht man sowas nicht. Aber hey, ja, was haben wir denn hier gemacht mit den russischen Auslandsvermögen? Ja, naja, ich meine, der Trump, der macht ja auch, viele Sachen, die man normalerweise nicht macht. Also, aber auch Konfliktfall, ne? So. Also, ja, wenn da irgendwie einfällt, aber auch ein Kriegs- oder Konfliktfall würde da nichts, wie gesagt, da wurden jetzt halt Sachen gemacht, die niemals gemacht wurden. Ich finde es auch lustig, dass hier drin steht, Zweiten oder Ersten Weltkrieges nicht. Dass hier drin steht auch, dass wir angeblich die zweitgrößten Reserven hätten, gleich nach den USA. Ja, gut, da ist halt die Frage, was wird deklariert? Was ist im Staatsbesitz? Was gilt nicht als Staatsbesitz? Müssen nur Sachen angegeben werden, die wirklich handelsmäßig bezogen wurden, oder das, was aus Goldminen direkt eingelagert wird, muss das nicht deklariert werden? Der letzte Punkt, wenn der letzte Punkt übrigens nicht wäre, dann wäre China auf Platz Nummer 1, weil die haben, die fördern jedes Jahr sehr viel Gold und das kommt halt nicht auf den Markt, sondern das wird halt irgendwo eingelagert. Aber es gab doch bei dem letzten Haushalt, glaube ich, gab es doch unter anderem eine Neubewertung der vorhandenen Goldreserven und deswegen konnten sie sich dann wieder ein paar mehr Schulden aufschreiben sozusagen. Und vielleicht hilft das dann auch dabei wieder, dass man sich tiefer verschulden kann, einfach wenn man das hier hat. Ja, früher war ja die Gold einerseits die Währungsdeckung und andererseits wurde es halt auch fungibel gehandelt. Aber heutzutage ist es meistens einfach nur als Sicherheit für irgendwelche Kredite und aus den Krediten werden laufende Geschäfte bezahlt. Also quasi nur eine Hinterlegung von Sicherheiten. Und da ist natürlich eine Neubewertung der Bestände, hat da eine sehr große Auswirkung. Wie viele Kredite kann man aufnehmen darauf? Ja, da spielt schon eine Rolle. Klar, der Herr Trump hat dann vor seiner Wahl auch gesagt, komm, wir müssen mal da in die Tresorräume gucken, ob das Gold auch wirklich alles da ist. Die ganze Diskussion ist auch im Sande verlaufen, weil ja, das ist halt, ich weiß nicht, das ist halt ein geflügeltes Wort. Ne? Wie viel Gold gibt es im Tresor und wie viel Gold ist im Computer? Und Sie suchen einfach mehr, noch. Mehr das, im Computer ne? ist, als weiß jeder, nur, ne, ja. Die Aktion ist nicht abgeschlossen, sie suchen einfach noch. Weißt du? So stelle ich mir das vor. Ach ja, einfach nur ein kleiner low-hanging fruit. Der finnische Ministerpräsident auf die Frage, ja, wie sieht es denn aus? Kann Europa sich selber verteidigen oder nicht? First is a direct answer to the question of this panel. Can Europe defend itself? My answer is unequivocally yes. Without the Americans? Without the Americans, I mean... How? Liz, well, look... But you're relying on them for these key elements. You've said earlier that Europe can defend itself without the Americans. If it comes down... Not exact. That's not a quote. More or less. Let's. We'll go back to the transcript. Let's stick to the left in this one, yeah? More or less. More or less. I love journalists. If... Smirk is smirk, smirk. Kommentare waren auch gut im Hintergrund. Dann so, ich liebe Journalisten und dann noch irgendwas heißt, das heißt wohl ja, was für eine dumme Person auf Schwedisch oder Finnisch. Okay, ja, also was ich hier jetzt rauslese, ist, dieser Mann bewirbt sich als Ministerpräsident von einem deutschen Bundesland, oder wie? Ja, aber wäre war das jetzt zu schnell dafür? Shift. Von wegen, ja, das habe ich nie gesagt oder so. Ja, genau. Ja, es war kein wörtliches Zitat, aber ja, ne? Umgangsmäßig, ja, diese ganze Rhetorik, die da jetzt machen, ich habe ja schon mal was gesagt zu Grönland und so, da gibt es auch wirklich nicht mehr zu sagen, das ist alles so ein blödes Theaterspiel, was da gerade aufgeführt wird. Schon lustig. Ja, aber die 13 Soldaten, die da die alten Armeebasen kontrolliert haben, ob die wieder reaktiviert werden können. Tja. Naja. Ja, auf Davos wird jetzt das Board of Peace gegründet von Trump. Ja, was ist das Board of Peace? Das Board of Peace hört sich an wie so eine Orwellsche Angelegenheit. Im Endeffekt ist das ja auch, es ist im Endeffekt eine internationale Arbitrage-Organisation. Gibt es viel für. Ne? Also das ist der Begriff für so etwas. Da geht es im Endeffekt nur darum, dass halt Mediationen abseits von direkten Gerichtsverhandlungen geführt werden, wenn rechtliche Rahmen schwierig sind oder wenn halt bestimmte rechtliche Rahmen nicht bestehen. Der Name ist natürlich, kann man so nennen, aber ist halt Trump, ne? Board of Peace. Und wird von Amerikanern dominiert. Trump ist der Vorsitzende, der alleinige Vorsitzende und der allmächtige Vorsitzende. Ein Austausch des Vorsitzenden ist laut Carter nur durch einen freiwilligen Rücktritt oder eine Amtsunfähigkeit möglich, welche durch ein einstimmiges Votum des Exekutivrats festgestellt werden muss. Ja, also er hat sich da so eine internationale Behörde gezimmert, wo auch schon 35 Länder gesagt haben, wir sind dabei. Deutschland hat selber noch nicht sich entschieden. Norwegen, Schweden und Slowenien sagen, wir sind nicht dabei. Ja, genau. Deutschland wurde aber eingeladen. Genau, das wurden auch eingeladen. Ja. Ukraine wurde auch eingeladen, Russland ist dabei, China, Indien steht noch aus, wie das aussieht. Ja, und was macht dieses Board of Peace? Ja, das wird sich um internationale Konflikte kümmern und die haben auch schon ihren ersten Auftrag. Vom UN-Sicherheitsrat. Bezüglich Gaza, was, ja? Genau, die sollen sich um Gaza kümmern. Die sollen im Endeffekt dafür sorgen, dass eine Militäreingreiftruppe für Gaza aufgestellt wird und soll mehrere Pläne halt mit Thinktanks zusammenarbeiten, wie man halt diese Transition von Gaza durchführen kann. Ja, und nur mehr Autorität geht's nicht, ne? Mhm. Vom UN-Sicherheitsrat. Sicherheitsrat. Ne? UN-Sicherheitsrat. Also es ist jetzt keine Institution von der UN. Es ist halt so eine ganz reine Privatangelegenheit von den Amerikanern. Ne? Kennt ihr Coalition of the Willing und so. Und ja, aber interessant. Also ja, gut, ob das jetzt gefällt oder nicht, das wird jetzt stattfinden und das wird Gaza quasi ja, managen. Ob es den Leuten gefällt oder nicht. Wie gesagt, Sicherheitsrat hat zugestimmt. Das, wer soll, ne? Peng. Donald, kannst du das mal regeln? Überrascht mich aber auch, dass da das... War, wo ich das gesehen habe, habe ich mir gedacht, ach, die haben schon drüber abgestimmt und haben zugestimmt? Okay. Hätte ich nicht mit gerechnet. Aber halt. Ich denke mal, vor allem China hat gesagt, dieser Konflikt dort interessiert uns gar nicht. Wir wollen da gar nichts mit zu tun haben. Ihr könnt das ruhig machen. Wir sind froh, wenn ihr das macht. Ach so, ja. Ja, glaube ich. Die wollen sich da gar nicht einmischen. Ich weiß so besser so. Wer hätte das gedacht? Vielleicht ist es so besser so. Ja, da haben wir das Thema digitale Souveränität. Ich weiß nicht, hier schreibt Golem, dass die Gesellschaft für Informatik auch in dieser Richtung spricht. Und mich wundert das alles ein bisschen, ehrlich gesagt. Ich hatte letztens schon erwähnt, dass ich diese Souveränitätsform, ja, ich weiß nicht, ob die vielleicht ein bisschen fragwürdig ist oder ob die wirklich notwendig ist vor allen Dingen. Und ja, wie gesagt, die Gesellschaft für Informatik hält das aber für sinnvoll. Unter anderem, weil man Kosten sparen kann und diese ganzen Dinge. Ja, es wird vermehrt gemacht werden, offensichtlich wird es vermehrt auch angestrebt, dass man digital souveräner wird. Gibt ja jetzt wohl auf dem nächsten Plattform, die so sein soll wie X, die heißt dann VV oder so. Und soll dann europäischen Austausch ermöglichen. Ja, genau, bringe ich dann auch nochmal einen Artikel dazu mit, wenn es dann soweit ist. Ja, mal gleich. Achso, okay. Ja, das eben, wie gesagt, zum Thema Gesellschaft für Informatik. Ich kratze mich da ein bisschen im Kopf, wie gesagt. Ich weiß nicht genau, warum das nötig sein soll. Ja, in der Theorie, ne, kann man es immer fordern. So, wir sind so abhängig von irgendwelchen amerikanischen Portalen und dem, was die für Vorstellungen haben. Ja, ist ja theoretisch richtig, aber umgekehrt sagen die ja auch, ja, wir finden eure Gesetze blöd. Und ja, also kann man ja alles irgendwie sehen, ne? Also. Ja, sicher. Argumentieren wir halt, sicher. Wir haben halt keine gemacht in Deutschland, die wir irgendwie gut finden. Und ich glaube auch, es wäre schwierig, halt solche in den Staat zu kriegen, weil halt eben ja in Europa da die ganzen Sachen halt immer hinterherhängen. Ne? Im Endeffekt also irgendwelche Businessmodelle für digitale Sachen, die, ja, haben es halt schwer in Europa. Ich weiß gar nicht, fällt euch da was ein? Also mir fällt jetzt so spontan erstmal nichts ein, irgendwie, was wir uns ja ausgedacht haben, was die anderen irgendwie kopiert haben oder so. SAP oder so, ich weiß nicht genau, das ist ja nicht auch eine, das ist ja nicht auch ein... Ja, das ist ja jetzt nicht so... Na, auf einen anderen Hersteller, sagen wir mal, ja. Ja, das ist ja jetzt nicht so was mit Social Media oder so, oder ja, irgendwelchen, genau. Irgendwelchen neuen... Konzepten irgendwie. Ja, und vor allem kommen die Europäer, kommen dann immer hinterher und passen dann die Gesetze an, wo dann plötzlich irgendwelche Strafen ja, aufgerufen werden für Dinge, die aber schon seit Ewigkeiten so laufen. Also das ist so ein bisschen, ja, finde ich fragwürdig, ne? Wenn man den Leuten da irgendwelche Erlaubnisse... Ja, in diesem ganzen Bereich, da gibt es eigentlich nicht viele Sachen, die seit Ewigkeiten so laufen, ne? Und das ist auch nicht alles verkehrt, was wir da gemacht haben. Ich sage nur, dieses Ding mit dem digitalen Rechtemanagement zum Beispiel. Ne? Also das war ja anfangs, zur Anfangszeit war das ja so, dass alle möglichen von diesen digitalen Marktplätzen für irgendwelche Musik halt unbedingt ihr Rechtemanagement da drauf haben wollten. So nach dem Motto, du kannst die Sachen zwar kaufen, aber die gehören dir dann nicht. Und wenn wir das hier irgendwie einstellen oder so, dann kannst du dir deine ganze Bibliothek nochmal woanders nochmal wieder neu kaufen oder so. Das war ja irgendwie so die Idee. Ja. Und da hat ja die EU im Endeffekt gesagt, das geht so nicht, ihr müsst schon den Leuten, wenn die das gekauft haben, auch das Recht geben, dann sich da noch eine CD draus zu brennen oder es halt zu behalten bis unendlich. Das zum Beispiel wäre ja wirklich digitale Souveränität. Oder was glaube ich, viele Leute darunter verstehen, ist einfach eine Hoheit über ihre eigenen Daten oder so. Dass es dabei darum geht, dass man amerikanische Firmen aus solchen Dings rausdrängt. Das ist sicher vielen gar nicht klar, ne, bei dem Thema. Aber auch an der Stelle weiß man natürlich wieder nicht, wie es jetzt geworden wäre. Ne? Es kann natürlich auch sein, dass die Leute nach einer gewissen Zeit sowieso dann einfach gesagt hätten, ja, dann bezahle ich da halt nicht für, wenn mir das dann nicht wirklich gehört oder so. Aber ja, auf der anderen Seite haben wir ja auch irgendwelche jetzt mit den ganzen Filmen und so, wo ja auch Leute irgendwie keine Blu-rays oder DVDs oder so mehr kaufen, sondern alles nur digital. Und das ist dann auch die Frage, wenn da irgendwann die Rechte auslaufen oder irgendwie welche Streitereien es da gibt oder so, dass das dann auch irgendwie heißt, so, ja, das gehört jetzt zwar, ne, oder mit den Computerspielen oder so. Also das ist ja jetzt auch nicht perfekt geworden. Ich weiß halt nur, dass es bei Musik auf jeden Fall so gelaufen ist, dass ja dann im Endeffekt nur nicht nur in Europa, sondern generell diese ganzen Musikvertriebsgeschichten da von Apple und so ja jetzt alle ohne rechte Management auskommen. Management. Ja. Tja, es kommt alles auf eine Sache, Management. Ja, auch auf Davos vorgestellt wurde eine neue Plattform. Die heißt nicht W, die heißt W. Ganz wichtig, W. W immer an den... Das war ja immer so der Unterschied zwischen... Ich glaube ja HW und dann gab es noch W. Ja. Den alten Busch und den jungen Busch. HW. Dobia, genau. Da ist bloß Dobia der eine. W, heißt das denn, dass man dann 2 U eintippen muss oder tippt man dann W ein? Ja, so schwierig ist es nicht. Und dann tippt man dann 2 V ein, oder das habe ich auch gelesen. Also W soll für wir stehen oder we oder was auch immer, in welcher Sprache. Und zusammengesetzt ist das W aus 2 V. Ne, für Values, Werte und Verified, verifiziert. Aha, da weiß man schon, in welche Richtung das Ganze geht. Ja, die Plattform soll eine reine Human-Verified Plattform sein. Das heißt, es soll keine Bots und keine automatischen Accounts geben, wo ich mir direkt denke, Wie will man das sicherstellen? Alles klar. Die Grünen dürfen dann da kein Konto haben. Ja, genau. Genau, das und die Einhaltung europäischer Datenschutzrichtlinien soll verhindern, dass User-Informationen gesammelt werden, um sie zielgenau mit Werbung zu adressieren und sie zu manipulieren. Ne? Also es werden keine Daten gesammelt, damit man kein Targeted Ad machen kann. Also Datensparsamkeit. Finde ich gut. Die Frage ist, dürfen sie das? Oder sagt die DSA, ja, ihr müsst aber die Daten erheben, weil im Zweifelsfall wollen wir die Daten von euch haben. Ja, Wissenschaftlern zugänglich machen natürlich. Genau, die Wissenschaftler brauchen doch die Daten, könnt ihr denn nicht vorenthalten. Ach Mensch, das ist aber doof, aber auch. Also, was ich von diesem Projekt halte, könnt ihr euch denken. Ja, da kommt aber am Ende raus, dass wenn die Leute... Es ist noch viel schlimmer, als ich ursprünglich dachte. Ja, die ganzen Klopper kommen gleich noch. Ich will jetzt nicht vorgreifen, ne? Erlöse sollen für Inhalte mit den Erstellern geteilt werden, ohne auf Empörungslogik zu setzen. Das heißt, es soll ein Monetarisierungssystem geben, Kontrolle. Was nicht abhängig von Reichweite ist, sondern von Qualität. Ja, genau. Ja, Trusted High Quality Journalism will be rewarded. So. Es gibt ein Partnermodell. Verified Value eben. Genau, Verified Value, genau. Jetzt in der ersten Phase, also wir reden hier über ein Social Media X, Facebook, bla, Alternative abseits von dem, was wir schon haben, weil alles halt nicht aus Europa kommt und sowieso schlimm ist und die Algorithmen und Datenschutz und bla bla bla bla bla. Ne? Deswegen macht hier W jetzt was Neues und das Ganze wurde auch auf Davos aufgestellt. Die suchen jetzt erstmal 1000 Influencer, die einsteigen, um mal ein bisschen. Ne, wo die Künstler hingehen, da folgen die Leute dann ja auch, ne, ist ja auch klar. 1000 Leute, Davos, da haben die ja Schwierigkeit, seit wann hat Davos Schwierigkeiten, 1000 Influencer zu mobilisieren, frage ich mich jetzt einfach mal. Aber gut, vielleicht gehen die ja von Blue Sky rüber oder vielleicht wollen die Leute von Blue Sky gar nicht haben. Wer ist noch Fipsi macht auch Lobbyismus dafür, der Philipp Rösler, ja, der ist nicht nur für... Oh, wundervoll. Er ist nicht der Generalkonsul für Vietnam in der Schweiz, sondern ist auch für das W. I'm pro W. Den haben sie auch als Ex-Vizekanzler, glaube ich, da vorgestellt. In Deutschland gibt es noch keinen Vizekanzler, jetzt nur einen Kanzlervertreter. Ne? Nee, es gibt schon einen Vizekanzler. So, nee, wo kommt das Geld für das Ganze her? Es kommt nicht aus öffentlichen Fördergeldern, wo ich sagen muss, hey, wahrscheinlich zu einem späteren Zeitpunkt, aber erstmal gut. Die nehmen kein Fördergeld dafür, aber es ist eine reine Privatveranstaltung. Von Ingmar Rentzhok und ihrem Umfeld. Ne, da, so, und wer ist Ingmar Rentzhok? Dann kommen wir gleich mal dazu. Also bleiben wir erstmal nochmal bei dem Ding an sich. Hintergrund kommt gleich. Es wird nicht auf offene, es wird ein offener Standard benutzt, aber es soll kein Open Source sein. So, die nehmen das AT Proto Standard. Sagt euch vielleicht mehr als mir. Und ja, das Ganze ist halt die Frage, wer braucht sowas? Warum wird sowas gemacht? Europa braucht einen eigenen Konzern, wird dann oftmals gesagt. Aber es gibt halt auch noch ein paar andere Argumente dafür, wenn ich sie jetzt finden würde. Meine Notizen. So, da, hinter dem Ganzen steckt eine Organisation, die heißt We Don't Have Time. So, dann können wir, glaube ich, jetzt zur nächsten Quelle rüber. Oder ich weiß nicht, ob du da reingenommen hast. Ich komme gerade mit meinem Fenster etwas durcheinander. Naja, also we don't have time. Bei dem Bild hier dachte ich zuerst, das wäre irgendwie hier diese von der feministischen hier, wie hieß das nochmal, Feminist Foreign Policy Institute. Mhm. Dachte ich erst. Ich dachte erst KI. So schrumpft. Und ach ja, der Zeitpunkt ist ja günstig, weil X immer mehr User verliert und bla, naja. Ach was? Ja, jetzt Propaganda wirkt, ja. Könntest glatt einreichen und sagen, hier, ihr macht so negative Geschichten hier über meine freie Firma und verleumdet mich hier und deswegen Schadensersatz oder so. Tja. Wäre meine Idee. Tja, und wer steckt dahinter? We don't have time. Nicht ganz. Es gibt die Stifthelsen Foundation. Also die Stifthelsen Stiftung. Was für ein Name. Die hat quasi diese We Don't Have Time AB gegründet. Es ist eine Firma. Ja. Und diese We Don't Have Time AB, die hat quasi eine Tochtergesellschaft gegründet und die ist dieses W Social. Erstmal eine interessante Konstruktion, weil das ist auch keine Firma, sondern die ist 100% im Besitz von der Tochterfirma von der Stiftung. Wer ist We Don't Have Time? Ja, We Don't Have Time kennt man vielleicht konkret nicht, aber die sind im Hintergrund seit Jahrzehnten aktiv. Die haben alle Kampagnen, die man so die man kennt, mitbekommen. Ne? Also Extinction Rebellion, alles Klimakleber, Friday for Future, alles, was mit Klima zu tun hat. Ja, also die sind groß, ja, sind aus Schweden, aber europaweit tätig. Und ja, so, was war noch interessant? Was haben die in der Vergangenheit gemacht? Ach ja, gut, kennt ihr ja die typischen Sachen. Ne? Buy more time, ne? Also Zukunft muss gesichert werden. Move the travel, also auf Reisen verzichten, move the money. Ne, mehr Geld in nachhaltige Kampagnen machen. Die Tree Planting Challenge haben die gemacht. Die Climate Dialogue Kongresse halten die ab. Das heißt, die sind wohl auch bei COP ein großer Finanzier immer mit. Und ja. Was ein doofer Name. Also die sollen jetzt so ein Social Media Ding machen. Warum macht so eine NGO so ein Social Media Ding überhaupt? Warum? Damit sie das im Griff haben weiterhin, der Staat. Genau, also die ideologischen Gründe, die nehmen wir jetzt einfach gesetzt. Das sind Klimaaktivisten, die wollen keinen öffentlichen Diskurs, denen ist alles scheißegal, wir wollen europäische Sachen. Das sind alles vorgeschobene Gründe, das ist eine Aktivistenkiste. Aber warum, nochmal, die logische Frage, sind Aktivisten so gute Programmierer, dass sie einfach mal eben so eine Social-Media-Plattform dahin knallen können und die wird dann auch noch von sehr vielen Leuten auf Davos und verschiedenen europäischen Regierungen auch noch gepusht? Ja, die haben die selbst programmiert. Die haben sie nicht eingekauft, die haben nicht irgendwelche eine Firma, die haben wirklich eine eigene Firma für Programmierung. ich habe es ja gerade schon gesagt, es gibt die Stiftelsen-Stiftung und dann We Don't Have Time AB. Und diese We Don't Have Time AB, die haben quasi ein Innovationslabor, weil was haben die jetzt schon gemacht? Die haben nämlich schon seit einigen Jahren eine sogenannte Plattform, die nennt sich We Don't Have Time, also alles das Gleiche. Und das ist im Endeffekt schon mehr oder weniger eine Social-Media-Plattform. Ja, da gibt es hier Review-Systeme wie von Yelp für nur Klimathemen, nur Politiker, also quasi so Yelp für Politiker und Klimathemen, keine Konsumenten-Reviews. Dann Übersicht über Petitionen, dass sie geteilt werden können, in Kooperation mit Change.org. Ja, dann Beruf, ja, LinkedIn, also es gibt auch ein Berufsportal, haben die da auch gemacht. Dann Reise, also wie TripAdvisor Reisezielberichte, aber nur halt nachhaltig und keine Sterne, weil das wäre keine Bewertung, sondern nur nachhaltige Berichte und Reiseberichte, nur narrative Reviews. Also quasi, wie war das nochmal? Gefühlte Realität? Mir fällt das Wort jetzt gerade nicht ein, aber ihr wisst, was ich meine. Ja, und dann noch eine Plattform, wo Leute sich halt zusammenschließen können, um Läden und Firmen zu boykottieren. Ne, also die haben quasi schon so eine Social-Media-Plattform programmiert gehabt für den reinen Aktivistenkram. Und ein Schelm, der wer jetzt was Böses dabei denkt, wenn diese reine, für reinen Aktivismus ausgeprägte Plattform jetzt quasi in dieses W erweitert und umgewandelt wird. Und das ist dann natürlich die Plattform, die neutral ist und wo alles gut ist. Ne? Also was ist das für ein Scheiß? Und ich bin mal gespannt, wie weit das gepusht wird, weil das ist so offensichtlicher Blödsinn. So offensichtlich. Ich meine, Blue Sky und sowas ist ja nochmal was ganz anderes. Aber das hier ist Kulturmarxismus im Endstadium als eine App. Anders kann man es wirklich nicht bezeichnen. Ja. So, und ich habe euch genug von der Zeit geraubt. Ja, damit das jemand benutzt, bräuchten die doch ein Feature irgendwie, ne? So ein Alleinstellungsmerkmal oder so, oder? Ja, das Alleinstellungsmerkmal von denen, was wir haben, ist halt ein Aktivisten-Bubble. Ja, genau. Das ist so. Aktivisten bereitstellen, um ihre Ziele voranzutreiben. Das aber natürlich nur die richtigen politischen Aktivisten, nicht die falschen. Ja, genau. Ja, deswegen, nenn das Ganze dann Democratizing Knowledge, das ist wirklich gut, ja. Ja. Oh Gott, ich glaube, ich habe das ausführlich genug behandelt hier. Das ist ein anderer Name für wir scheißen euch ins Gehirn. Ja, oder aber richtig tief. We don't have time. We shit in your brain. Ja. Keine Zeit, ein richtiges Klo zu suchen. Ja, jetzt geht's natürlich bei der Hardware auch los und die EU hat sich überlegt, oh nein, Huawei, die arbeiten ja auf Chinesisch und das kann ja nicht keiner, deswegen wissen wir auch nicht, was da passiert in den Geräten. Und mit ZTE ist das wohl so ähnlich, also die möchten es am liebsten irgendwie gar nicht mehr benutzen oder so. Und die Chinesen so Dampf, ne, Schnaub oder so, haben schon entsprechend angekündigt, dass sie dann auch Sanktionen folgen lassen und so weiter. Sicher, das gibt alles mit beschleunigter Zertifizierung, heißt es hier noch, um einen Wettbewerbsvorteil zu erlangen. Aber dass man da welche so direkt so übel ausschließt, ich weiß es nicht. Vielleicht ist ja auch was dran, dass bei Huawei in den Geräten, dass das alles so. Das sind schon die Probleme, dass wir das jahrelang ignoriert haben und dann irgendwelche Chip-Hersteller nicht mehr liefern und lauter solche Sachen. Also, ja, ich glaube, das ist eine Sache. Ich glaube, es ist halt doof, wenn da irgendwelche Hardware-Backdoors drin sind, ne? Mhm. Wo bringen wir die denn her? Wenn wir aus China kaufen, dann haben wir Hardware-Backdoors drin. Wenn wir aus Amerika kaufen, haben wir auch Hardware-Backdoors drin. Produzieren wir sowas überhaupt noch selber bei uns? Ja, aber das sind doch unsere verfreundeten Hardware-Backdoors. Genau. Backdoors, die wir selber im Zweifelsfall auch nutzen dürfen, ne? Um nichts anderes geht's hierbei, wirklich. Ja, und das, wie gesagt, die Ankündigung der Chinesen, dass sie sich das nicht gefallen lassen möchten. Bezeichnen das Ganze als falschen Weg, heißt es noch. Ja, Wunder. Ja, hat die Pläne kritisiert. Ja, man könnte jetzt sagen, die Chinesen, die können ja in Europa die Fabriken aufbauen und das hier produzieren, aber Nexperia. Ja, sie behaupten jedenfalls, sie hätten keine Beweise. Ne? Ohne Beweise, Unternehmen davon abzuhalten, am Markt teilzunehmen, verletze die Regeln des fairen Wettbewerbs und sei offensichtlicher Protektionismus. Ja, kann man natürlich auch so verstehen. Wie gesagt, wie das ist mit den Hardware-Backdoors oder so, ob sie wirklich existieren, ich weiß es nicht. Sag mir was dazu. Nun, abseits von dem ganzen Blödsinn natürlich jetzt und Es ist ja in den vergangenen Jahrzehnten so gewesen, dass es zwei Philosophien gab. Die eine war, wir dürfen den Chinesen nicht trauen. Und das zweite ist, wir sind so gut, dass die Chinesen uns gar nicht über den Tisch ziehen können. So. Ja, das ist gut zusammengefasst. Das sind so die beiden Ansätze, die immer gewesen sind. Und das eine Land hat halt den Ansatz gefahren, das andere hat den Ansatz gefahren. Und jetzt beides halt erst hat sich nicht so richtig Harmonisierung als sinnvoll erwiesen. Genau, jetzt gibt es halt erst diese europaweite Harmonisierung. Tja. Ja, und da geht es entsprechend gleich weiter mit digitaler Souveränität bei Behörden. In Deutschland wird auch fleißig an einem Wechsel gearbeitet, den ich erinnere mich so dunkel dran, vor 20 Jahren schon viele gefordert haben, dass man eben von den Bezahldingern runter soll, von der Bezahlsoftware von Microsoft. Wobei man im Endeffekt ja auch sagen muss, dass man als Behörde sich da auch sicher ein bisschen Support einkauft und so weiter. Das ist ja nicht nur alles Lizenzgebühren, die man da dann auch umgehen kann oder so. Aber ja, das ist schon sehr viel Lizenzgebühren. Ne? Ja, das ist jetzt offensichtlich aber auch ein wichtiger Punkt und man möchte davon runter, von den Lizenzgebühren. Kann ich gar nicht so richtig was gegen sagen, aber ich verstehe auch da die Dringlichkeit nicht so ganz, ehrlich gesagt. Warum ja, das jetzt plötzlich also wir waren alles so ja teilweise schon müsste, weiter. Also die Stadt München war ja mal komplett auf Linux und dann haben sie ja irgendwie entschieden und das war ja auch so witzig. Genau. Das war ja eine Zusammenarbeit. Nee, haben sich die entschieden. Das haben nicht die Münchner entschieden. Dann gab es einen Regierungswechsel in München und dann war es auf einmal... Ja, das war doch mit dieser Feministin, die dann da plötzlich die IT-Expertin irgendwie war. Die von der Republika. Da haben wir ausführlich drüber berichtet. Also ein Comedy-reifes Stück, ja. Und dann ging das plötzlich nicht mehr. Ja, genau, die früher für Adblock Plus da irgendwie... ja, stimmt, das war auch bei IO irgendwie, aber die war nicht technisch, die war halt so eine Marketing... Wow. Genau. Ja, die war ganz wunderbar. Und bei der Piratenpartei war es auch gewesen. Alles Vorzeige-Items. Ja. Ganz hervorragend. Und Microsoft ist auch eine sehr diverse Firma, ne? Legen die auch großen Wert drauf. Und sie machen Access und Excel und Office und Betriebssysteme oder wie meinst du mit divers? Nee, ja, der Musk hat auch Makro hart gegründet. Führungspositionen, dass sie da irgendwie Werbung machen und so. Ja, stimmt. War auch nicht ganz ernst. Also gut, das ist in der Tech-Welt ja schon mal schlimmer gewesen, aber machen sie ja eigentlich fast alle oder haben sie zumindest alle gemacht. Ja, und angeblich will aber niemand zurück. Doch, in München wollte schon mal jemand zurück. Und am weitesten ist Norddeutschland wohl, ist Schleswig-Holstein, die wohl komplett umgestellt haben schon. Also da ist gar nichts mehr mit Microsoft. Wohl. Ja. Ja, sicher. Ja, Microsoft man muss fairerweise aber auch eine Sache dazu sagen. Bevor die Langeweile haben am Amt, dann soll sie das so machen. Ne? Ich meine, auch bei Microsoft-Systemen brauchst du eine gewisse Fachkompetenz im Haus, um die Systeme am Laufen zu halten, aber du hast halt die Firma und den Servicevertrag mit Microsoft, dass die technische Probleme auch beheben, bis zu einem gewissen Punkt. So. Wenn du ja, nur da hat man ja auch normalerweise auch einen Dienstleister, wenn man jetzt ein Linux-System hat. Dann ja, aber diese Kompetenz muss erstmal da sein. Das ist so. Richtig. Und da, ich will jetzt niemandem irgendeine Kompetenz absprechen, gerade nicht im IT-Bereich. Nein. Da sind nur Fachleute unterwegs. Aber um ein Linux-System am Laufen zu halten für einen Staatsbetrieb, brauchst du halt einen gewissen Standard. Und den muss man halt auch mit Firmen und Know-how haben. Am besten in-house. Heißt, Staatsbedienstete, hochbezahlte IT-Experten, die auch wirklich ihre Arbeit ordentlich machen. Das sind alles so Sachen, die sich gegenseitig widersprechen, finde ich. Naja, wie man es nimmt. Ne? Also ich sag mal so, das ganze Desktop-Ding bei Linux ist schon viel besser geworden. Vor allen Dingen, Linux-Systeme. Vor allen Dingen, wenn man die Hardware dazu auch einkauft, die damit halt kompatibel ist. Also es ist halt nicht mit allen kompatibel, aber wenn man von vornherein weiß, dass man das haben will, dann kann man da auch die entsprechende Hardware halt aussuchen. Nein, kauf keine Microsoft-Mäuse. Und dann ist es ja witzigerweise ja auch noch so, dass auf dieser ganzen Servertechnik, die dann da irgendwie benutzt wird, sowieso größtenteils halt schon Linux drauf läuft. Also die Leute, die man dann braucht, um irgendwelche Serverinfrastruktur, die das ganze Zeug dann irgendwie verwaltet und so drauf zu haben, müssen sowieso Linux-Kenntnisse haben. Also und das ist jetzt auch keine neue Technologie. Also es ist Linux basiert auf dem Unix und das ist wie alt? Von 1960 irgendwie? Ja, also, noch gibt es den Linus, ja. Ne? Noch gibt es ihn. Ja, aber das basiert ja auf Unix. Also das ist ja noch älter, als es eigentlich alt ist, wenn man es so nimmt. Ja, aber ich weiß aus eigener Erfahrung auch, selbst als ich würde mich jetzt nicht als Profi einschätzen, aber ich bin Power-User, bist du, ne? Fortgeschrittene Anwenderkenntnisse, sag ich mal. Genau. Ja, aber Linux läuft halt, ne, wenn du es einmal eingerichtet hast, wunderbar, perfekt, ne, aber jedes Mal, wenn ich mir einen neuen Computer hole, denke ich mir so, ah, dann dauert es halt wieder ein halbes Jahr, bis ich mich durchquäle, das dann erstmal drauf zu machen. Ja, man muss halt vorher so ein bisschen gucken. Und was ja auch irgendwie keiner gebacken kriegt, ist dieses Thema mit Audio auf Linux, und da sage ich nur, Weltraumaffen, ne, seit unserer Gründung immer wird das hier bei mir produziert auf dem Linux-Computer. Ja, da müsste ich als Spezialist anbieten, ja. Funktioniert also schon, also kann man machen. Auch wenn ja so Leute wie hier der Adam Curry ja gesagt hat, alle haben ihm gesagt, er soll das machen, aber er hat es nicht hingekriegt. Wir haben es hingekriegt. Und das ist der Podfaser. Also. Kannst du Adam ja mal, soll ich dem mal schreiben? Ja, schreib dem mal. Ich erkläre dem das, wie es geht. Hat das ich glaube, er hat das irgendwann mal bei Joe Rogan irgendwie erzählt. So, alle sagen immer, du musst das machen. Ich habe das dreimal probiert, es hat nicht funktioniert. Und Also ich verfolge den Podcast von denen auch, No Agenda Show, kann ich jedem nur empfehlen. Der hatte gerade gesagt, er hat das Problem gelöst. Er ist einen Arbeitstag davon entfernt, wirklich alles auf Linux umgestellt zu haben. Okay. Also ich glaube, er ist an dem Thema gerade auch noch dran. Vielleicht, aber trotzdem, ja. Dann kann man mal die Lösung vergleichen. So. Mhm. Ich erinnere mich ein bisschen an den Horst Lüning, der erzählte, dass man, wenn man erfolgreich sein will bei YouTube, dann muss man 4K-Videos machen. Und dann kommst du ja mit so einer Linux-Kiste angeblich nicht mehr weiter. Dann muss es unbedingt ein Mac sein. Ah, Mac, was? Wo? Yes. Warp OS 2-basierte Serversysteme, bitte. Wahrscheinlich. Wobei der Mac ja auch wieder auf Unix basiert, also ja auch nah dran an Linux ist. Ja, eben, das fand ich dann auch ein bisschen komisch halt, ne? Das ist ja so ein großes Unterschied ja eben gar nicht. Ne? Naja. Immer diese Diskriminierung, wir sind doch alle nur Nullen und Einsen. Aha, ein weiteres Mal wird das Asylrecht verschärft. Ja, ein weiteres Mal weiß ich gar nicht, aber es ist auf jeden Fall eine Liste jetzt hier rausgegeben worden, die das Kabinett beschlossen hat am 23. Januar, dass 10 weitere Länder in die Liste der sicheren Herkunftsländer eingestuft werden. Dazu gehören Albanien, Bosnien-Herzegowina, Georgien, Ghana, Kosovo, Moldau, Republik, also die Republik Moldau, Montenegro, Nordmazedonien, Senegal und Serbien. Ja, wieso auch eigentlich irgendwie nicht? Ich weiß nicht genau, was in Ghana ist oder so, aber die sonstigen Länder. Ich hätte eigentlich gedacht, dass die Hälfte von denen schon lange auf der Liste draufsteht, aber gut. Ja, zum Vielleicht Beispiel, verwechsel ich das auch mit irgendwelchen Forderungen, die da drauf zu schreiben oder so. Ja, ich weiß von einem Senegalesen hier in der Ecke, der ist schon vor 2 Jahren. Weil ihm das ganze Corona-Theater so auf den Sack gegangen ist, dann nach Senegal gegangen. Also da haben wir dann die Lösung. Einfach wieder Corona ausrufen. Ja, das ist dann noch eine Lösung für, auf die Art, ja genau. Remigration quasi. Ja, auf jeden Fall war zu der Zeit da auch schon nichts und da gab es halt gab es aber den Listeneintrag Senegal trotzdem noch. Also irgendwie ist das ein bisschen Art überfällig, ja genau. Ja, es klingt für mich auch nicht so, als wären das jetzt wirklich die Länder, wo wir das größte Problem mit haben. Genau, der Krieg in Georgien ist glaube ich auch seit 10 Jahren vorbei, von daher können wir ja mal so langsam, ne, einen nach Hause schicken oder zwei. Einen, der lange nicht gearbeitet hat zum Beispiel. Wie auch immer. Ja, sind das nicht eher so Sachen wie Marokko? Ja, ja. Und Albanien. Und Bosnien. Nee, wo die vielen Leute herkommen und nicht wieder gehen. Und die man eigentlich auf die Liste mal draufsetzen sollte. Weil ich meine, das ist ein Urlaubsland. Viele Deutsche Urlaub machen in Marokko. Ja, das stimmt allerdings. Wo die ganzen Marokkaner herkommen, weiß ich auch nicht. Ich glaube, dass da viele auch legal zum Arbeiten irgendwann ursprünglich eingereist sind. Weiß ich nicht genau. Also so ähnlich wie bei den Türken vielleicht, ne? Nein, ich glaube nicht. Also aus Marokko haben wir, glaube ich, niemanden. Ich weiß das eigentlich gesagt nicht, wieso die hier sind, so in so großer Zahl. Marokko ist ja, flüchten, ne? Marokko ist ein Königreich oder was, ne? Ist eine Monarchie, soweit ich weiß. Boah, ja, keine Ahnung, ob die alle anerkannt sind. Weiß ich wirklich auch nichts zu Marokkanern. Keine Ahnung, Albanier sind ja darauf. Marokko und was haben wir noch daneben für ein Land? So, ist... Marokko ist ein sicherer Herkunftsstaat. Ja. Dennoch gibt es laut Europäischer Menschenrechtskonvention dennoch Fluchtgründe wie Wirtschaftliche Perspektivlosigkeit. Oh Gott. Korruption. Oh mein Gott. Strafrechtliche Verfolgung von Gayness, wollte ich gerade sagen. Gayness ist auch eine Spitze. Und, Repressionen aufgrund von sozialen Unruhen. Also, keine Ahnung, wenn du bei einer Demo warst und die wurde, weiß ich nicht genau, aber ja. Gut, und es weiterhin gibt es ja auch noch die ganze Polifario-Angelegenheit, Subsahara-Afrika, ne? Ja. Das ist ja marokkanisches Staatsgebiet quasi, das heißt, die gelten quasi, also es ist ja nicht wirklich marokkanisches Staatsgebiet, aber die gelten auch als Marokkaner und die könnten auch nach Deutschland kommen. Ja, ich dachte und gerade noch an Algerien. Ich persönlich kannte auch einen, der war Zigeuner. Und die gelten halt als unterdrückte Gruppe in Marokko und deswegen hat er, durfte er hier bleiben. Also ja, vielleicht auch Christen aus Marokko oder so, ne? Kann ja auch sein. Gibt es ja, glaube ich, noch ein paar. Immer noch. Ja. So. Sichere Herkunftsländer ist aber immer so eine Frage mit den sicheren Herkunftsländern. Was würdet ihr sagen? Ist Amerika ein sicheres Herkunftsland? Tja, manche Leute sind da geteilter Meinung. Und zwar, ja, ich hoffe, ihr habt das Popcorn am Start. Jetzt geht es um Transgender-Flüchtlinge aus Amerika, die ins Migrationssystem in den Niederlanden reinkommen. Ja, anhand von einer Dame, die, könnt ihr ja sehen, das ist die, ach Gott, wie heißt sie denn? Egal, Namen sind Schall und Rauch, die sind eh ausgedacht. Im Endeffekt geht es hier, eine Dame wird begleitet, die ist nach, die ist im Endeffekt eingereist und ist dann am Flughafen, hat sie gesagt, ah, ich brauche Asyl. Dann haben die ein bisschen komisch geguckt und haben gesagt so, wie? Wie? Okay, dann kriegt sie jetzt ein, dann hat sie ein Zugticket von den Grenzbeamten bekommen und die haben gesagt, sie soll nach Ter Apel fahren und beim Immigration and Naturalization Service sich melden. So, da ist sie dann erstmal in eine Turnhalle mit ganz vielen anderen Flüchtlingen aus Somalia, Marokko, Afrika, Mittleren Osten und sowas gekommen. Da gab es, auch keinerlei irgendwie Berücksichtigung von ihrem Standard. So, aber nach ein paar Tagen ist sie dann nach ein paar Tagen ist alles gut geworden. Moment, hier war doch ein schönes Zitat von ihr. Ach ja, hier. In April last year, she flew into Schiphol Airport, Amsterdam, and sobbing asked a customs officer how to claim asylum. And they laughed because, what's this big dumb American doing here, talking about asylum? And then they realized I was serious. Ach nee, das war gar nicht das Zitat, was ich meinte. Aber es kommt bestimmt noch. Naja, also die ist dann erst in der Gruppenunterkunft gewesen, das war nicht so toll für die. Und dann ist die in eine andere Sammelunterkunft gekommen, nach ein paar Tagen in der Reception Area. They are dispersed to different low-rise blocks. Und da kriegen sie dann was zu essen, was sie sich kochen können und haben halt dann eine Wohngemeinschaft. Die Dame ist dann being transferred to what she calls the queer block. Das ist im Endeffekt sowas wie ein ehemaliges Studentenwohnheim, wo im Endeffekt alle LGBT-Asylum Seekers zusammen sind. Es gibt ja nicht nur welche aus Amerika, es gibt auch welche aus anderen Ländern. Moment, wo war die Zahl? Letztes Jahr waren es 76 Amerikaner haben letztes Jahr in den Niederlanden alleine Asyl gesucht. Ja, also, ne, also wenn die wirklich von körperlicher Gewalt bedroht sind oder so, ist das vielleicht ein Asylgrund? Ja, nein, es sind nur queere Leute. Das weiß ich nämlich. Es sind nur queere Leute mit einer Ausnahme von einer Gruppe von das sind Flüchtlinge, die eine Familie ist nach Europa, der eine Teil der Familie ist nach Europa geflohen, der andere Teil ist nach Amerika geflohen. Die haben in Amerika Kinder bekommen, die dann amerikanische Staatsbürger wurden und die sind jetzt in die Niederlande eingereist, und aber mit dem Asylgrund im ursprünglichen Herkunftsland. So, also eine Dreiecksmigrationssache. So. Oh, also das war die Ausnahme. Okay. Das waren welche aus Irak und Libyen. So. Und ansonsten nur queere Leute. Ne, die halt vor Trump fliehen und so. Die geben halt auch die Gründe an. Es war ganz schlimm, Ach Moment, ich muss jetzt mal richtig. Ne? Vor Ort werden, ne, hast du irgendwelche Afrikaner, die sich über die lustig machen, weil sie sagen, also ich wäre lieber in Amerika als hier. Ja. Und ja, rechtlich gesehen gibt es keine Claims, die sind halt im System drin. Denen wurde von Anfang an gesagt, so, nee, Amerika ist ein sicheres Herkunftsland, da gibt's nichts. Aber man kann ja klagen. Und deswegen sitzt die jetzt quasi da ab. Die hat halt die in der ersten Instanz hat sie verloren, jetzt geht's in die Berufung und so lange ist sie halt im niederländischen System. Sie hat sich gedacht, so, ja, vielleicht hätte ich es doch anders machen können, vielleicht hätte ich doch erstmal mir einen Arbeitgeber suchen sollen und dann mit einem Arbeitsvisum hier hinkommen sollen, weil jetzt ist sie im System und darf nicht arbeiten. Wenn sie sich vorher einen Arbeitgeber gesucht hätte und dann über ein Arbeitsvisum ins Land gekommen wäre und dann den Immigrationsprozess gemacht hätte, wäre sie selber viel besser gestellt gewesen, weil das ist keine arbeitslose Pennerin, die ist schon Programmiererin irgendwo. So, ne? Also das zeigt auch, wie dämlich das Ganze ist, ne? Und dass sie gar nicht wissen, wie das System funktioniert. Unglaublich. Ja, und ja, toll, der Fall ist auch eine, die sitzt jetzt in der Deportierungszelle. Ein ganz hartes Schicksal. Und zwar, das ist Lisa Gail Carter Stewart. Die ist selber nicht trans, aber die ist aus Amerika mit ihrer 14-jährigen Transgender-Teenager geflohen. Weiß jetzt nicht, ob das jetzt Männlein oder Weiblein ist und in welche Richtung, keine Ahnung. So, aber die war im Endeffekt so, ne, die hatte so Angst um ihr Kind, dass sie mit dem Kind in die Niederlande geflohen ist und Asyl beantragt hat. Aber die wird jetzt bald wieder nach Amerika zurückdeportiert. Und die hat halt Angst, dass sie ihre Tochter umbringt, wenn das passiert. Ne? Sobald die in Amerika sind, dass sie sich umbringt. Sie ist zwar jetzt auch, die Tochter ist auch schizophren und psychisch und hat ganz viele psychische Krankheiten. Sie traut sich jetzt auch kaum aus dem Zimmer raus, auch in den Niederlanden. Aber sie sagt selber, wenigstens ist es nicht Amerika. Sie kann ja, es gab auch kurz mal, wenn ich mich recht erinnere, einen leichten Streit darüber, ob das überhaupt als Asylgrund gelten kann. Weil man kann ja auch einfach behaupten, man wäre schwul oder sowas. Ne? Ja, ja, darum geht es hier gar nicht. Also das ist alles mit Ansage dämlich. Die sagen auch, ja, ich wurde vorher gewarnt, meine Freunde haben den Kopf schüttelt und haben gesagt, so, warum bewirb dich doch einfach auf einen Job und mach das so, ne? Warum gehst du einfach in dieses System und ne? Aber die haben da eine richtig schöne Community gefunden in diesem Queer-Blog, ne? Da sind es gibt wohl eine Person, die nicht aus Amerika war, das war, nee, drei. Eine aus dem Jemen, eine aus der Türkei und eine aus Syrien. So, ansonsten nur amerikanische LGBT-Leute, die sich da quasi so eine Kommune auf die niederländischen Staatskosten gebaut haben und die finden das toll. Die sind da richtig happy. Okay. Ne, also die beschreibt auch den Kontrast zuerst in diesem Lager mit den anderen Migranten, aber da haben wir ja eine Community und wir sind unter uns und was ist los mit den Leuten? Tja, und dann sagen die, my fear is that upon re-entering the US, we would be detained by ICE or customs. We would be put into detention with men. And then that would lead to us being harmed or killed. They think that I deserve it if I'm murdered in custody. Ja, also die sagen, ich kann nicht nach Amerika zurück, weil wenn ich ankomme, dann wird mich ICE festnehmen in eine Zelle mit Männern stecken und diese Männer, die werden mich dann umbringen. Ja? Keinerlei Paranoia. Ja, echt unwahrscheinlich, ne? Genau. Keinerlei Paranoia. Eine andere Person, die hat im Ausland gelebt und wollte eigentlich nach Amerika zurück, aber dann hätte sie ihren Pass verlängern müssen und nach der neuen Gesetzesänderung würde dann wieder Mann in ihrem Pass stehen und nicht Frau und das ist nicht tragbar gewesen für diese Person, deswegen ist sie da in diesem Lager jetzt, ne, in dieser Queer Community auf niederländische Steuerzahlerkosten. So, was war noch ein Fall? Eine hat sich nicht mehr aus dem Haus getraut, weil sie dachte, ihre Nachbarn würden sie absichtlich mit dem Auto überfahren wollen. So, weil da wäre wohl bei einer Nachbarin gewesen, die hat sie drei oder viermal versucht zu überfahren. Ja, rein in die Stimmt, sind, keine Ahnung, ja. Aber ja, weil sie halt auch eine Transperson ist. Und ich glaube, das waren die ganzen harten Stories. War da noch was? Hm, nee. Aber krasse Schicksale, ne? Also Amerika, was für ein Unrechtsstaat. Vielleicht sollten wir da mal einmarschieren und keine Ahnung. Also, was ist das ja hier? Offensichtlich geisteskranke Leute. Tut mir leid, aber hier sage ich das auch wirklich so. Und das hat nichts damit zu tun, dass sie trans sind, sondern das hat das mit dieser Aktion zu tun. Ja. Und das ist ja nicht mal irgendwie eine aktivistische Sache oder sowas. So nach dem Motto, so, ich mache das jetzt, um zu zeigen, wie schlimm das ist oder als Aktivisten. Nein, die glauben das wirklich. Die sagen so, ja, ich kann nicht mehr in Amerika überleben, deswegen muss ich nach Holland gehen und da Asyl beantragen. Nicht dahin gehen und arbeiten, nein, Asyl beantragen. Ja, wenn man sein eigenes Larpen zu sehr glaubt. Genau, es ist wie ein riesiges Larping. Ne? Auch die Beschreibung, ne? Da in diesem Haus und alle sitzen und endlich gibt es eine Community, alle verstehen sich, die haben da Erfahrungen, die sie so in den Vereinigten Staaten nie hätten machen können. Und ich denke nur so, ja. Ey, ihr sitzt da, wisst, ihr werdet die Gerichtsprozesse verlieren, aber sitzt das einfach aus und legt immer wieder Einspruch ein und lasst euch so lange eure Kommune da quasi von holländischen Steuerzahler finanzieren. Unglaublich. Ja? Also. Ja, überflüssig. Ich finde, die müssten eigentlich für Betrug angeklagt werden. Ne? Ich meine, klar, generell Flüchtlingen kann man nachweisen oder sonst was, aber das ist doch mal so ein offensichtlicher Fall. Unglaublich. Einfach unglaublich. Und wenn sowas möglich ist, dann wundert einen nichts mehr. Ja? Ja, neue EU-Strategie zur Bekämpfung von Rassismus. Ja, weil gibt's ja noch nicht genug. Und ja, das ist im Endeffekt ein groß angelegtes Programm der Europäischen Union für die nächsten 5 Jahre. Ja, 26 bis 30. 5-Jahresplan und, etwa? Ja. So, wir streben ein Europa ohne Rassismus an. Ja, ist immer gut, wenn man Maximalforderungen stellt. Die Hadja Labib, die EU-Kommissarin für Gleichberechtigung sowie Krisenvorsorge und Management, sagt, heute werden Rechte, für die wir hart gekämpft haben, in Frage gestellt und in einigen Fällen sogar zurückgenommen. Offene und integrative Gesellschaften stehen unter Druck von innerhalb und außerhalb Europas. Jetzt ist genau der Zeitpunkt, an dem Europa standhaft bleiben muss. Einfach nur Textbausteine. Es ist nicht der Moment, unsere Werte leise zu verkünden, sondern nach ihnen zu handeln. Rassismus verschließt Türen. Europas allererste Anti-Rassismus-Strategie soll diese Tür öffnen, indem wir die Führung über das Schweigen stellen. Wir ziehen eine klare Linie, keinen Rückschritt. Wir werden für Vielfalt und Integration antreten und eine Union aufbauen, in der jeder eine faire Chance hat, sein Potenzial voll auszuschöpfen. Ja, wir haben hier im Endeffekt Demokratie leben auf Europaniveau. Ja? NetzDG hatten wir schon, jetzt haben wir Europa leben. Es ist ein weiterer Ausbau der NGO-Landschaft, aber explizit Anti-Rassismus. Ne? Also quasi der Antifa-NGO-Komplex kriegt eine neue europäische Fördertöpfe. Mehr ist das nichts. Ja, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite werden natürlich die Mitgliedstaaten auch dazu verpflichtet, noch weiter dagegen vorzugehen. Wie gesagt, wir müssen nicht mehr viel machen, aber es gibt ja auch noch andere europäische Staaten, die noch nicht so weit weg sind, nicht so weit sind mit ihrem Anti-Rassismus. Sagst du, Slowenien, Ungarn und so, egal. Und was soll erreicht werden? Die Gewährleistung der vollständigen Umsetzung und vollständigen Durchsetzung, zwinker, zwinker, Ungarn, der Antidiskriminierungsgesetze der EU. Sonst wird noch mehr Geld gestrichen. So. Für den weiteren Abbau von Hindernissen und Förderung der Inklusion in den Bereichen Bildung, Beschäftigung, Gesundheitsversorgung und Wohnraum. Also mehr, mehr, mehr. Gleichstellungsgesetz, sage ich nur. Ne? Aufbau von Antirassismus-Partnerschaften auf allen Ebenen der Gesellschaft mit finanzieller Förderung. Aufbau von Antirassismus-Partnerschaften auf allen Ebenen der Gesellschaft. Also, ne, Antifa-Playbook. Ne, anders. So. Ja, ja, das gibt es auch in deutschen Regierungsdokumenten, dass da heißt, auf allen Ebenen der Gesellschaft muss irgendwas geändert werden oder so. Ja, wo man sich denkt, viel Vergnügen oder viel Erfolg vielleicht lieber nicht viel Erfolg, so wie wenig Erfolg, ich weiß nicht genau. Das war echt auch ein bisschen krass, der Eintracht. Jo. Tja, ich übersetze jetzt mal immer so ein bisschen, was hier steht. Der Rahmen zur Bekämpfung von Hetze und Hasskriminalität wird gestärkt. Heißt, mehrere Sachen werden strafbar gemacht, ne, die in nationalen Gesetzgebungen noch nicht strafbar sind. In Deutschland aber schon, aber in anderen EU-Ländern nicht. So, dann Stärkung der Handlungskompetenz der Menschen. Heißt, Leute werden geschult und den Leuten werden Sachen beigebracht. Kommen wir auch gleich noch zu. Gewährleistung der Rechte der Opfer durch bestehende EU-Rechtsvorschriften. Ja, also mehr Opferschutz, marginalisierte Gruppen, Antikolonialismus. Ne? So. Harmonisierung der Definition von Hassdelikten im Internet. Ne? Was habe ich gerade gesagt? Was in Deutschland strafbar ist, ist nicht in jedem europäischen Land strafbar. Das kann nicht sein, das muss harmonisiert werden. Harmonisierung der Definition von Hassdelikten im Internet. Und Harmonisierung heißt heute, wenn gleichgeschaltet wird, ja? Ist das Harmonisierung, ja? Es wird gleich gemacht. Gleich gemacht, okay. Ne? Das andere Wort benutze ich nicht. Ne? Es wird gleichgestellt. Hey. Nee, hey, gute Idee. Das ist in Ordnung. Lass mich drauf ein. Auch mal weit gleichgestellt. Ja. Aber natürlich unter uneingeschränkte Achtung des Rechts auf freie Meinungsäußerung. Ne, schön, dass ihr den Satz wenigstens reinschreibt. Aber ja. Uneingeschränkte Achtung. Uneingeschränkt. Genau. Harmonisierung der Definition von Hassdelikten. Uneingeschränkte Achtung des Rechts auf freie Meinungsäußerung. Das ist irgendwie widersprüchlich. Das ist wie beim Tennis, da weißt du gar nicht. Aua, irgendwann tut der Hals weh. Antirassismusbemühungen sollen noch stärker in den gesellschaftlichen Alltag eingebettet werden. Heißt, Medienpartnerschaften von NGOs, mehr Propaganda. Die EU-weite Kampagne zur Gleichstellung wird gestartet, um das Bewusstsein zu schärfen und die Bürgerinnen und Bürger in der gesamten Union für die Förderung der Inklusion einzubinden. Ja, also wir müssen Hearts and Minds, die Leute müssen es wollen. Gleichberechtigter Zugang in Schlüsselbereichen wie Bildung, Beschäftigung, Wohnraum und Gesundheitsversorgung müssen sichergestellt werden. Die Kommission wird beispielsweise die Mitgliedstaaten dabei unterstützen, Verzerrungen in der Gesundheitsversorgung zu beseitigen. Verzerrungen in der Gesundheitsversorgung zu beseitigen. Was könnte damit wohl gemeint werden? Krankenversicherung. Dass man nicht mehr so lange auf seinen Zahnarzttermin warten muss, vielleicht. Ja. Du alter Optimist. Genau. So, es wird eine Studie durchgeführt werden, um die Risiken und Lösungen in Bezug auf Wohnraum für die am stärksten gefährdeten Gruppen zu bewerten. Heißt, mehr Wohnraum für marginalisierte Gruppen. Also nicht irgendwie die autochthone Bevölkerung. Ja. In Europa. Europaweit. Also es geht um die europaweite Gleichstellung, die Harmonisierung. So. Es gibt eine Notwendigkeit zur Zusammenarbeit auf allen Ebenen der Gesellschaft. Bürger, internationale Organisationen, europäische Institutionen, Agenturen, Mitgliedstaaten, Kandidatenländer, lokale und regionale Gebietskörperschaften, Gleichstellungsstellen, der Privatsektor und die Zivilgesellschaft müssen stärker in die Pflicht genommen werden. Also ja, alle. Klar, mehr Geld für NGOs heißt das, ne? Okay. Ja, genau, mehr Geld und mehr Schulung vor allem. Wir kommen gleich nochmal zu Schulung. Ja, genau. Wir schaffen einen mehrjährigen Finanzrahmen für die Unterstützung von Organisationen der Zivilgesellschaft zur Bekämpfung von Rassismus. Ja, in die Demokratie leben. So, die Strategie gegen Rassismus zielt darauf ab, alle Formen von Rassismus, ich wiederhole nochmal, alle Formen von Rassismus zu bekämpfen. Die wären anti-schwarzer Rassismus, Anti-Ziganismus, Antisemitismus, anti-asiatischer Rassismus und antimuslimischer Hass. Punkt. Also Judenhass nicht zum Beispiel, ja? Ja, Antisemitismus haben sie. Achso, ja, okay, sorry. Aber hier, ne, alle Formen von Rassismus, die wären, unter anderem einschließlich. Und interessant, nicht antimuslimischer Rassismus, sondern antimuslimischer Hass. Ja, also nur mal, Wording ist ja auch manchmal wichtig. Tjo. So, die Kommission wird die Mitgliedstaaten bei der Umsetzung der europäischen Strategie unterstützen und Maßnahmen ergreifen, wenn die Antidiskriminierungsgesetze nicht eingehalten werden. Hallo Ungarn, hallo Ungarn. Ja, des Weiteren wird in unserem nächsten Bericht insbesondere auf die Durchsetzung und Anwendung von KI-Instrumenten konzentriert werden. Diese können algorithmengesteuerte Diskriminierung verursachen. Egal, das war jetzt nur so ein Nachsatz. Also, ja, also, wie gesagt, es ist im Endeffekt die Gleichstellung Europas an das Deutsche. Und in dem Ding war wirklich nichts. Es war nur wirklich, ich glaube, auf der allerletzten Seite ganz unten stand so, dass halt wirklich alle geschult werden müssen. Moment. Systematically offer anti-bias and diversity training courses for all public servants. Also jeder staatliche Angestellte muss halt diese Kurse besuchen oder diese Kurse angeboten bekommen. Oh mein Gott. So. Und das ist aber auch ein Business dann sozusagen, ne? Ach ja. Anis an Leuten beschäftigen mit. Ach ja. Und es gibt noch eine neue Zero Tolerance Harassment Policy für Public Sector. Und da geht es um Äußerungen von Staatsangestellten, die halt Harassment, Hass und Hetze sind. Ne? Es könnte ja Antiziganismus sein. Ne? Also ja, da, also stärkere Kriterien für Staatsangestellte sind da auch noch mit drin. Ne? Die müssen geschult werden und wenn sie ein Fauxpas begehen, dann bye bye. Dafür werden sie extra geschult, ne? Da kann man ja auch sagen, das ist ja gewusst. So, bitte. Tja. Bitte. Ach ja, also jetzt nicht wirklich was Neues. Ich meine, wir kennen das ja in Deutschland schon, aber das wird jetzt halt überall hingestülpt, weil es ja hier so gut funktioniert hat. Hm. Ja. Das ist nicht, also es gibt ja auch dieses Programm Democracy Europe, das darf man damit nicht verwechseln. Das läuft ja weiterhin parallel. Ja, und dieses Projekt ist natürlich geht das noch nicht weit genug. Ne? Also das müsste eigentlich noch viel, viel, viel weitergehen. Nicht für Leute mit der Sozialistenfaust hier. Genau, also das ist hier die... Ah, eine Chance. Oh. Ich habe jetzt natürlich meinen doofen Tab geschlossen, aber die ENAS, ne? Die European Anti-National Socialist irgendwas. Ja, und die sagen im Endeffekt, das geht uns alles noch nicht weit genug, wir brauchen noch viel mehr und es wird noch nicht genug auf Kolonialismus eingegangen, obwohl es ja dann vorkommt. Ne? Also ich habe es ja schon gesagt, es kommt drin vor, und, aber die sagen, es wird nicht vorkommen. So, und struktureller Rassismus ist nicht richtig definiert. Ne? Wir kennen ja die Stacks. Ne? Also wie viele Eigenschaften hast du, ne, im Progressive Stack? Und das zeigt, was halt deine gesellschaftliche Machtstellung ist. Und das definiert Rassismus. So, ne? Also deswegen gibt es ja auch keinen Rassismus gegen Weiße und sowas. Ne? Struktureller Rassismus soll noch stärker erläutert werden. Und ja, generell einfach zu wenig Kulturmarxismus. Also das geht denen noch nicht weit genug. Es könnte alles noch viel schlimmer sein. Antirassistische NGOs werden europaweit gejagt. Da muss endlich was gegen gemacht werden. Ja. Es soll eine robuste und nachvollziehbare Definition von strukturellem Rassismus auf Europaebene geben. Warum? Wir brauchen es nicht. Egal. Die EU muss ihre Rolle muss sich ihrer Rolle bewusst werden, dass sie die ganze Zeit Racial Injustice vorantreibt, weil sie eine zu strenge Migrationsrichtlinie hat. Okay. Provide concrete binding measures to dismantle racist structures. Das ist so ein Blödsinn, das kann ich kaum übersetzen. Also konkrete Maßnahmen etablieren, dass man rassistische Strukturen auseinandernehmen kann. Ne? Und Local Action Plans Against Racism. Ja, ich meine, was hatten wir denn gerade? Das war doch Demokratie leben auf Europa. Ja, Löschrechte oder so sind das vielleicht einfach. Ja, protect and sustain. Ja. Radicalized and migrant-led civil society organizations. Ne? Also mehr Fördergelder für NGOs die von Flüchtlingen gegründet werden, mehr oder weniger. Ja, es geht nicht so weit. A missed opportunity. Ja, also ein Schritt in die falsche Richtung, wie so viele andere Schritte auch. Aber ja, manchen kann es halt nicht weit genug gehen. Ja, und dann wollte ich noch einen Artikel loben. Den fand ich wirklich gut, sehr gut. Hätte ich jetzt auch als Quelle nehmen können, aber ich habe das lieber dann selber erzählt. Ja, ein Artikel von News. Leider weiß ich nicht, wer den geschrieben hat, weil hier steht nur Redaktion. Aber ich beschwere mich ja oft über News und andere neue Nachrichtenformate, dass sie zu reißerisch schreiben, zu rabulistisch unterwegs sind und halt clickbait-mäßig unterwegs sind. Das ist wirklich ein sehr guter Artikel, der sachlich in ruhigem Tonfall nicht aufregend die Sachen darstellt, der aber auch ein paar Konzepte wie Unterschied zwischen sozialer Gerechtigkeit und kritischer sozialer Gerechtigkeit, also Social Justice, so ein bisschen aufdröselt und ja, einfach ein sehr, sehr guter Artikel. Das heißt, ich werde in Zukunft wohl öfters auch bei News gucken, ob ich da Sachen nehmen kann, weil ich war überrascht anhand der Qualität von diesem Artikel. Ich kann die jedem auch nur nochmal empfehlen. Ja. Aber wie gesagt, wer hat's gemacht? Keine Ahnung, steht nur Redaktion. Da wäre mal ein Lob wirklich fällig. Also wer weiß, wer diesen Artikel geschrieben hat, der kann sagen, hier, Price ist auf jeden Fall ein Fan. Mhm. Bürgerprotest gegen Gebete vor Moschee. Ja, ein Artikel vom Mars. Und dann mache ich mal den Mars-Tab auf. So. Ja, in Röllheim gibt es eine oder gab es eine Moschee. Diese Moschee, die war vom iranischen Geheimdienst quasi unterwandert und kontrolliert, hat der Verfassungsschutz so zumindest festgestellt. Die Moschee ist seit Juli 2024 geschlossen, eine Folge des Verbots des Islamischen Zentrums Hamburg durch das Bundesinnenministerium. Das IZH ist dem Ministerium zufolge eine direkte Vertretung des Mullah-Regimes in Iran, propagiert eine islamistische und totalitäre Ideologie, unterstützt Hisbollah. Der Betreiber der Frankfurter Imam Ali Moschee war das Zentrum der islamischen Kultur. Und ja, die haben wir auch darüber berichtet, so, wo das passiert ist. So, jetzt seit anderthalb Jahren treffen sich die ja, Teile der ehemaligen Kongregation. Nennt man das Kongregation? Ja, ne? Ja. Oder das haben die einen eigenen Begriff wie Schule für Schule oder so? Ne, egal. Die treffen sich im Endeffekt und protestieren und beten auf der Straße, sodass der Verkehr nicht durch kann. Jeden Donnerstagabend und Freitagnachmittag. Den Betenden ist ein anderer Platz, die Wiese auf der anderen Straßenseite angeboten worden. Da würden sie niemanden stören, da wollen sie aber nicht hin. Sie haben selber gesagt, wir würden gerne auf dem Hof von der Moschee das machen, dann wären wir auf der Straße nicht im Weg, aber da dürfen sie nicht hin, weil das ja dann wieder, ne? So. Man wolle nicht auf der Wiese gegenüber, sondern vor der Moschee beten. Man würde auch auf dem Hof direkt davor gehen, doch das lehnt das Ordnungsamt ab. Ja, irgendwie ein sehr komischer Konflikt. Irgendwie, ja, die stören den Verkehr. Die Behörden, die gehen nicht darauf ein, dass sie den anderen Platz zur Verfügung stellen. Die selber bestehen auch darauf, dort weiterhin zu demonstrieren. Und die Bürger sind einfach nur genervt. Und die Moschee bleibt weiterhin verboten. Da läuft zwar noch ein Gerichtsverfahren drüber, aber allem Anschein nach wird das halt nicht so ausgehen, dass die Moschee wieder eröffnet werden darf. Oder der Verein wieder erstellt werden darf. Oder so. Ja, und hier haben wir im Endeffekt nichts anderes, außer eine Situation, wo Teile der Bevölkerung gegen andere Teile der Bevölkerung aufgewiegelt werden. Ich weiß nicht, ob das der Punkt war, den der Mars sagen wollte. Natürlich gibt es auch eine sehr große Dreistigkeit von Seiten von diesen Moscheebesuchern, dass sie sagen so, ja, anstatt dass sie sagen so, ja, wir distanzieren uns von dem Terror und machen halt vielleicht eine neue Moschee woanders auf oder so, dass sie halt da starrsinnig drauf bestehen. Ja, ne, ja. Die gibt es keine Gewinner bei dieser Sache. Aber wie gesagt, die Stadt, die hat da auch, was soll sie machen? Was soll sie machen? Soll sie die ganze Sache verbieten? Das kann sie nicht. Ja, so. Wir sollten es ermöglichen, dass es auf den Hof geht oder so. Tja. Irgendwann muss das mal gut sein mit diesen Demonstrationen, muss ich dazu sagen. Ja, weil ja, einmal pro Woche, ja, und an zwei Tagen. Zweimal, ja. Da, irgendwann muss man sagen, okay, klar, Demonstration, man darf demonstrieren, wie man will und lustig ist und wenn es angemeldet ist, die Person, die das angemeldet hat, ist auch nicht irgendwie unter dem Verdacht, irgendwelche Terrorsachen zu machen, das ist eine unbeteiligte Person quasi und Ja, kann man einfach nichts machen, wie gesagt. Der feuchte Traum für jeden Akzelerationisten. Ja, das war auch vom Mars, aber das, da muss ich sagen, da bin ich nicht so ganz durch, habe ich nicht so ganz durchgestiegen. Es geht wohl um eine Behördenleiterin für im Schulsystem in Großbritannien, und das ist halt eine religiöse Extremistin und Aktivistin, wenn ich es richtig verstanden habe. Ja, sie ist für Hamas und Palästina. Und die hat jetzt halt Einfluss auf das Schulsystem. Aber wie gesagt, ich bin da nicht so ganz durchgestiegen. Vielleicht war da noch eine Story dahinter, die ich nicht mitbekommen habe. Deswegen würde ich es jetzt einfach mal so lassen, und der Mars könnte es dann ja vielleicht nächste Woche nochmal aufgreifen. Ja, dass da halt irgendwelche Leute in Positionen gehievt werden, die schwierig sind, extrem religiös sind und sowas, ist jetzt nichts Neues wirklich da. Deswegen habe ich den Verdacht, dass da noch irgendwas anderes hintersteckt, aber ich weiß es jetzt gerade leider einfach nicht. Schon Joker. Hat die Kram mit. Ja, Hannover. Wir sind wieder in Hannover. Und hier haben wir den OB. Oh nee. Ach nee. So ähnlich. Ja, Billit Onay ist der Bürgermeister von Hannover und hat sich hier getroffen mit Vertretern der iranischen Community, wie hier auf der Webseite der Stadt Hannover zu lesen ist. Und das ist quasi eigentlich nur eher so ein Platzhalter und nur ganz interessant. Also er guckt hier ziemlich kritisch, der gute Mann. Also wir sehen ihn hier ganz links im Bild. Das ist der Urnai, falls ihr den noch nie gesehen habt. Und ja, der steht jetzt auch wieder zur Wiederwahl im September diesen Jahres. Und es gab also in Hannover jetzt schon zweimal Demonstrationen zur Unterstützung quasi vom Iran. Und bei einer von denen, die am gestrigen Samstag stattgefunden hat, habe ich mich auch mal hinbegeben, um mal zu gucken, was da so abläuft. Und ich habe leider bis auf ein Video, was ich jetzt hier nicht reinnehmen wollte, weil da eh nicht so richtig was drauf zu sehen war, da jetzt nichts gefunden, könnte auch darauf hindeuten. Und das ist mir da halt auch aufgefallen, dass da halt sehr viel gesprochen wurde, halt in der Landessprache. Und man im Endeffekt kaum was verstanden hat, was die Menschen da gefordert haben. Ein Wort, das man aber auf jeden Fall verstanden hat, was da zumindest zu Beginn, also ich bin nicht bis zum Ende geblieben, ich bin eigentlich schon ziemlich früh, habe ich mich da wieder entfernt. Gefallen ist zwar das Wort Schah, und auch die Plakate, die da hochgehalten worden sind, waren ziemlich viele, wo halt der ehemalige Schah vom Iran drauf abgebildet war. Und auch sein Sohn drauf abgebildet war. Wow. Und also zumindest diese Leute, die da am gestrigen Tag in Hannover sich versammelt hatten. Und das war auch wirklich nur so eine Gruppe von diesen Leuten. Der Herr Onay war nicht mit dabei. Und ich kann mir das auch gut vorstellen, weil ich glaube, da will man eigentlich sich jetzt auch nicht so unbedingt mit solidarisieren bei allem, was da schiefläuft, auf jeden Fall mit den aktuellen Zuständen im Iran. Ob das alles so koscher ist, die Leute, die sich da halt versammeln und da jetzt eine Regimeänderung sich wünschen, ja, weiß ich auch nicht. Und ich finde das ja generell immer ein bisschen schlecht, wenn man jetzt in Deutschland lebt als Exilant und dann irgendwie hier eine Demonstration anmeldet und sich dann quasi nur in einer Sprache unterhält, die irgendwelche Leute, die da vorbeigehen oder so, sowieso nicht verstehen. Und da werde ich mal sehr skeptisch. Weil im Endeffekt möchte man ja eigentlich, und dafür ist das Demonstrationsrecht ja da, man möchte ja im Endeffekt den Leuten irgendwie auf einen Missstand irgendwie hinweisen oder so. Und da irgendwie öffentlich kundtun, was man irgendwie, wie man die Welt haben möchte oder was da irgendwie schiefläuft oder so. Und das dann nur in der Sprache zu tun, die sowieso niemand versteht, außer den Leuten, die da schon sowieso von überzeugt sind. Nicht mal einen Flyer auf Deutsch gekriegt oder so? Das kann ich dir jetzt nicht sagen. Also da waren auch irgendwelche Plakate, wo auf Englisch irgendwas drauf stand. Aber ob die da irgendwie groß was verteilt haben, ich habe zumindest nichts in die Hand gedrückt gekriegt. Die ganzen Leute, die da waren, waren auch, also waren sehr wenige deutsche Leute mit dabei. Ich war fast der Einzige. Also vom Ansehen her halt. Und angesichts der Tatsache, also die haben auch nicht nur in ihrer Landessprache gesprochen. Eine Rednerin, die ich dann noch beim Weggehen gehört hatte im Hintergrund, meinte dann so, ja, für unsere deutschen Freunde, dies, das, jenes. Aber das ist ja immer wieder so das Problem. Ich weiß es halt nicht, für welche Dinge die sich jetzt da entschieden hat, einem die da jetzt mitzuteilen, für die deutschen Freunde. Ne, von den Sachen, die sie da alle so fordern. Und es wäre ja doch irgendwie gut. Eigentlich, wenn ich mich in Deutschland hinstelle, würde ich schon sagen, sollte ich alles, was ich da von mir gebe, in der deutschen Sprache dann auch formulieren. Das würde ich den Leuten schon empfehlen, wenn sie sich davon erwarten, dass ihnen da irgendjemand in ihrem Sinne hier in diesem Land irgendwie da mit ihnen, weil ansonsten können sie sich ja auch in ihren eigenen Vereinsräumlichkeiten oder so da treffen. Es ist niemand da, der dem Einhalt gebietet, ne? Die kriegen halt einfach ihre Genehmigung oder was auch immer, wenn sie nur eine brauchen. Die muss man auch nicht Einhalt gebieten. Ich sage ja nur, dass ich das halt, ich finde es halt unnütz. So. Und eines, was sie damit jetzt erreicht haben, ist, dass ich jetzt bei allem, was da passiert, und da kämpfen ja wirklich Leute ums nackte Überleben, um da jetzt irgendwie weiterzukommen, da. Und nehmen da enorm viele Sachen in Kauf, wo man halt wirklich einen Hut vorziehen muss. Und was habe ich jetzt hier bei mir im Land? Da gibt es ja alle möglichen Exil-Iraner. Ich kenne auch diverse, die jetzt da an so einem Tag halt nicht dabei wären. Und das ist halt irgend so ein Verein, und die reden dann da irgendwie was dann da nur unter sich so. Ne? Und dann brauchen sie sich ja halt auch nicht in die Öffentlichkeit für stellen. Das können sie ja machen, aber dann können sie es eigentlich auch gleich bei sich zu Hause machen. Also jetzt irgendwie in ihren Vereinsräumen oder so. Dann sehe ich da den Zweck da nicht dahinter, warum man sich dann da irgendwie vor das Rathaus irgendwie stellt, wenn man da sowieso nur irgendwie zu sich reden will. Für die Bilder, ne? Ja, das kann natürlich sein. Und auf den Bildern war das auch auf jeden Fall nicht so richtig zu sehen. Also alles, was ich davon gesehen hatte, da war jetzt die Bilder vom Schah jetzt nicht so drauf zu sehen. Ne, krass. Also ich habe natürlich nicht alles gesehen, aber das, was halt der eine, der mir da bekannt war, da so gepostet hat, da war das jetzt halt nicht so drauf zu sehen, auf den paar Sekunden Ausschnitten. Ja. Sehe ich dann doch relativ kritisch. Also vor allem, wie das ja eigentlich offensichtlich eine sinnvolle Sache ist, die Leute da zu unterstützen. Aber ja. Was ja, die Solidarität der Stadt haben sie aber, ja. Irgendwie, ja, schauen wir schon, wobei Herr Onay auch skeptisch guckt. Keine Ahnung, aber vielleicht war auch gerade die Übertragung nicht gut oder so. Ja, ist eine komische Idee, sich da so vorbehaltlos zu solidarisieren. Auf jeden Fall. Billig, oh nein. Naja, macht er ja im Endeffekt nicht. Weil diese Geschichte war ja halt nicht dabei. Ne? Und ich kann mir auch vorstellen, warum. Okay. Weil so ein Bild von dem mit dem Schah oder so will er bestimmt nicht haben. Vor allem bei seinen grünen Freunden, glaube ich. Dann auch nicht gut ankommen, weil das war ja bei den 68ern und so, war das ja auch eins von den Sachen. Irgendwie Vietnam hat man ja auf dem Zettel gehabt, die Palästinenser hat man ja auch auf dem Zettel gehabt, und dass der Schah irgendwie der Böse ist, das war bei denen ja auch Thema. Und die Linksextremen waren, die Kommunisten da im Iran waren ja auch verbündet mit denen, mit den Islamisten, bevor sie denen dann halt in den Rücken gefallen sind, die Islamisten. Und das ist ja üblich so, ne? Dafür sind die Linken ja gut. Das hat ja auch der Juri Westmanow damals gemeint. Die braucht man zum Destabilisieren halt vom Land, aber die, um jetzt irgendwie dann in der Art dann irgendwie da weiterzumachen oder so, kann man mit diesen Leuten halt nichts anfangen. Ja, das reizt sich ja ein, so ein bisschen in solche Umstände wie, dass die Muslimbruderschaft meinetwegen in Ägypten verboten ist und bei uns nicht oder so, ne? Also das ist alles so ein bisschen weichgespülter. Ja, ich meine, es kommt vielleicht nicht vom Bürgermeister, aber die im Titel stand ja, dann im Untertitel stand ja schon, dass die Verwaltung sich da solidarisiert. Und das läuft ja unter seiner Ägide. Ne? Ja, also, hier ist es ist jetzt schon nicht mit drin, diesem, ne? Verein. Wie gesagt, gestern dieser Verein, da war er nicht dabei. Ja gut, wenn er nicht dabei ist, heißt ja drin nicht, dass das nicht unter seiner Ägide läuft. Ne? Also, er ist da der Bürgermeister. Er hat da natürlich nichts mit zu tun mit diesem Verein. Da kann ich Klar. Und das wird ja schon nicht ohne Grund da irgendwie auftauchen. Also nicht auftauchen. Na, also das auf gar keinen Fall verwechseln, bitte. Nicht, dass einer hinterher sagt, irgendwie, wir hätten da was nahegelegt oder so. Es gibt ja einmal diese iranische Sache, wo ich halt eben sage, das ist eigentlich offensichtlich, dass es da nicht in Ordnung ist, was da abläuft. Und dann gibt es halt eben diesen Verein halt mit dieser Schah-Verehrung da, wo ich, den ich da halt gestern gesehen habe, der natürlich auch seine Demo da halt nur mit Iran-Solidarität halt natürlich irgendwie veranstaltet und dann da halt nur in der Landessprache spricht. Und das einzige Wort, was ich da verstehe, ist Schah, und es gibt halt immer diese Plakate. Ja. Also meinst du, bei der iranischen Community, beim Bürgermeister war davon auf jeden Fall keiner bei? Das kann ich dir nicht sagen, das weiß ich jetzt auch nicht. Aber wir können halt nicht sagen, dass er jetzt mit dieser Geschichte sich solidarisiert hätte, weil das ist halt nicht der Fall scheinbar. Okay. Ja, gut. Ja, und ich kann auch nicht sagen, dass diese Leute irgendwas mit Islamismus zu tun haben, weil die sind ja im Endeffekt die Gegner von dem System da. Also mit Islamismus haben die auf jeden Fall auch nichts zu tun. Also das Thema irgendwie von, was du da gerade meinst, Muslimbruderschaft oder so, das ist halt auch ein ganz anderes Thema. Ja, Schah-Unterstützung würde ich ja schon so ein bisschen, ne? Dieser Verein oder was, ist da vielleicht schon näher dran. Nein, absolut nicht. Das ist ja gerade das Ding, die Islamisten haben den ja gestürzt, mit den Linken zusammen. Ja, ich meine, die Leute, die da demonstriert haben und die Schah-Bilder hatten. Ja, die haben damit ja nichts zu tun, mit Islamismus. Weil die sind ja die, die dieses Königreich da haben wollen. Ja, ist das nicht Islamismus? Nein. Kalifat und so? Nein. Nein. Das ist kein Kalifat. Nicht, verstehe ich es jetzt vielleicht falsch, keine Ahnung. Ja, schauen wir schon, ja. Ja. Catcalling versus Ehrenwort. Scheinmaßnahmen zum Frauenschutz. Auch ein Artikel vom Mars. Ja, zu dem bin ich leider nicht gekommen. Vielleicht können wir uns ja zusammen ein bisschen angucken. Seit fast einem Jahr ist Marion Denny hessische Beauftragte für die Verfolgung von Straftaten mit Catcalling im Hintergrund. Ne, Catcalling Hintergrund, nicht Catcalling im Hintergrund, Verzeihung. Was die Oberstaatsanwältin verfolgte... Straftaten mit Catcalling Hintergrund, ja. Okay. Also so Raubüberfälle oder so, wo vorher einer gesagt hat, hier ist aber hübsch oder genau, oh. Guck mal du, ey. Der Banküber, ja, du hast aber eine schöne Kette, gib sie mir, oder? Eine Kette. Ach ja. Was die Oberstaatsanwältin verfolge, sei oft nicht einmal strafbar, setzt der Autor hinzu, offensichtlich ohne den absurden Widerspruch dieser Aussagen wahrzunehmen. Ja, das ist doch das Übliche. Schutzlücke, ne, bla bla bla. Also, es ist ja schlecht und es ist nicht im Strafrecht wiedergefunden, also ist es eine Schutzlücke. Ist doch das Übliche. Genau. Ach ja, während Gewalt und Kriminalität explodieren und die Sicherheit im öffentlichen Raum nicht nur gefühlt abnimmt, vergeudet Hessen kostbare Ressourcen mit der Verfolgung nicht strafbarer Straftaten. In der Praxis bedeutet dies freilich vor allem, dass dem Bürger suggeriert werden soll, es bestünde kein Unterschied zwischen ungehörigem, unerwünschtem und unerlaubtem Verhalten. Und wer weiß, vielleicht stehen am Ende von Berichten, Studien und Evaluationen der Beauftragten ja doch noch die lang ersehnten Gesetzesänderungen, die Catcalling endlich strafbar machen. Dass sich das Land Hessen diesen Posten leistet, der außer Symbolpolitik und Scharnierfunktion zu Lobby und Presse, Pressure Groups, nichts bietet, ist symptomatisch für einen Staat, der wohl unter der Hand an seine Stellen die Losung widme dich auf keinen Fall echten Problemen ausgegeben hat. Aha. So, ja. Ja, und jetzt kommt Jalla stattdessen gegen Femizide gehen oder so, ja. Ja, Kosmetik statt Problembehandlung. Ne? Frauen werden qua Gesetz in geschützten Räumen Spannern ausgesetzt, solange die sich zuvor amtlich selbst zur Frau erklärt haben. Grooming ist in den deutschen Sprachschatz eingeflossen. Frauenmorde erregen regelmäßig in der Lokalpresse Aufsehen, weil sie angeblich nicht von überregionaler Bedeutung sind. Frauen und Mädchen in bestimmten migrantischen Milieus haben mit Ausschluss vom öffentlichen Leben, mit Ehrenmorden, Zwangsehen und Genitalverstümmelung zu kämpfen. Wird behauptet, ja. Angesichts solcher Lappalien scheint Catcalling als das eigentlich brennende Problem der Frau in Deutschland. Der Stil macht es mir ein bisschen schwierig, das vorzulesen. Entschuldigung. Ein Land, in dem übrigens ein Mann, der seinen Bruder, eine 12-Jährige als Ehefrau, Sexsklavin trifft es besser, kauft, freigesprochen wird, weil der Richter keine passende Strafnorm gefunden zu haben meint. Vielleicht wäre es wichtiger, Beauftragte einzusetzen, die das Problembewusstsein in Sachen Menschenhandeln schärfen, anstatt Frauenunterstützung gegenüber geschmacklosen Altherrenkomplimenten zuzusichern. Ohnehin noch nie so geächtet wie heutzutage. Die woke Linke hat sich von ihrer einstigen Klientel losgesagt und unterwirft die Interessen von Frauen jenen Minderheiten, die sich im Klassenkampf denkbarer vertreten lassen. Migranten, Muslime, LGBTQ-Bewegung plus MEPs. Das ist nicht zuletzt auch eine präventive Maßnahme. Immer offensichtlicher wird, dass der Feminismus die Probleme von Frauen nicht gelöst, dafür aber neue geschaffen hat. Dass er letztlich auf der fehlenden Annahme beruht, Frauen sei am besten geholfen, wenn sie wie Männer funktionieren. Es kommt also nicht von ungefähr, dass Feminismus und linksgerichtete Ideologie die Frauen nun im Stich lassen, während ihr langsam die Augen darüber aufgehen, dass man sie jahrzehntelang belogen hat. Den Frauen, ja. Die Akteure profitieren von der Macht der Gewohnheit. Die meisten Frauen haben nach wie vor nicht bemerkt, dass man ihnen andere Opfergruppen vorzieht, okay, deren Interessen in eklatantem Widerspruch zu den Rechten und Bedürfnissen von Frauen stehen. Besonders tragisch. Wo werden welche Gruppen bevorzugt vor Frauen? Das ist auch totaler Unsinn, sorry. Sehe ich nicht so einfach, wüsste ich nicht wo. Naja, also hier wird drauf angespielt, denke ich mal, auf die Transgender in Umkleidekabinen-Angelegenheit. Ja, Schutzraum für Frauen. Mhm. Also ich gehe mal davon aus, wie gesagt, der Text macht es mir leider nicht so einfach, ihn vorzulesen. Aber in der Pauschalität einfach irgendwie Quatsch, finde ich. Naja, ich meine, Frauenrechte ist ja ein Punkt und dass halt viele Teile der Bewegung auf den Frauenrechten wie auch Schwulen- und Lesbenrechten surfen, um halt für sekundäre Rechte für sich einzutreten und die Rechte der originären Opfergruppen sogar untergraben teilweise. Ist schon so, aber ich muss das ja alles hier reininterpretieren. Der schreibt es ja leider nicht in den Text. Der schreibt es nur so verkürzt. Wie du gesagt hast, so verkürzt ist es halt verkürzt dargestellt. Ne? Ja. Tja, um jedoch den Eindruck zu erwecken, man kümmere sich weiterhin um die Belange von Frauen, bevor diese womöglich aus reinem Überlebenstrieb nach rechts überlaufen, findet nun eben Frauenpolitik in homöopathischen Dosen statt. Solange man nur engagiert gegen Pfiffe und Anzüglichkeiten vorgeht, kann man sich die Untätigkeit in Sachen Mord und Totschlag ja wohl leisten. Ja. Ja, ist natürlich, ja wie gesagt, sehr zynisch geschriebener Text, deswegen war es schwierig für mich, das so vorzulesen, aber ja, haben wir ja auch drüber geredet, Catcalling, ne? Und wir wissen ja, woher das Ganze kommt und warum das gemacht wird. Und es ist ja Absicht, dass es halt so etwas Nebulöses ist und dass es so eine Nichtigkeit ist, die so stark verfolgt ist. Das ist eine Zersetzungstaktik, um den Staat an seiner Handlungsfähigkeit zu hindern. Ja, Kulturmarxismus halt. Ist vielleicht auch Teil des Stadtbilds, das heutzutage über nämlich Männer rumhängen, die dann rumpfeifen oder so, böserweise. Ja, das kommt halt auch noch dazu, ne? Und das Pfeifen und so, ja, das ist unangenehm, ja, gibt's Schlimmeres und das ist halt die Vorstufe zu anderen Sachen, die dann passieren könnten oder auch nicht. Oh. Aber es ist halt, ne, es ist halt rein theoretisch, ne? Sobald du den Fuß aus der Tür morgens setzt, könntest du ja theoretisch jemanden umbringen. Also. Soll man das auch verbieten? Sorry, aber ist ein sehr schräges Beispiel, ich weiß. Apropos sehr schräge Beispiele. Wir haben mit Julis Hannover und die hatten mal wieder eine Veranstaltung. Und da ging es um Folgendes. Mal gucken, ob es mit Ton ist. Männertypen, einen Alpha, einen Mann. Die Rolle der Frau ist die Unterstützung vom Mann. Wenn ihr wissen wollt, was Frauen wirklich wollen, dann kommt nächste Woche Dienstag zu unserer Feminismusveranstaltung mit Lilly Bergemann über Alpha Males und Incels im Freizeitheim Fahrenwald um 19 Uhr. Also, kommt vorbei und seid gespannt. Die Frauen wollen. Ohne die Kracher? Nee, mit Juli Kracher. Ja, werde ich. Oh, Juli, sehr sicher. Bleibt ja nicht aus, ne? Das ist irgendwie überall. Ja, die besagte Lilly ist eine sogenannte Landesombudsperson. Oder wie ich es bezeichnen würde, Politkommissar. Mhm. Ja, das Thema Incels, Alpha-Mails und Co. Alle sind willkommen. Wir freuen uns auf euch. Mit anderen Worten, da kriegst du wieder die übliche Suppe aufgetischt. Ne, das hier, wir werden alle sterben, die Incels sind los und die bringen so viele Leute um und so. Alle Jugendlichen lieben ja den Andrew Tate und so. Genau. Ja, solche Sachen, die 5 Jahre schon überholt sind. Das muss unbedingt ins Programm von der FDP rein und so. Ja, das wird dann wahrscheinlich dann bald irgendwie kommen auf dieser Schiene. Ja, ja. Genau, weil es ja überall schon ist. So, und das, was ich auch noch lustig fand, war diese Pi Schneider hier. Voll cool, dass ihr ein Treffen zu dem Thema macht. Da dachte ich mir so, okay, wer mag das wohl sein? Und dann wähle ich das hier aus und gucke mir das Profil an und das sehe ich da. Ja, Pi Schneider, für die Grünen im Niedersächsischen Landtag. Also es ist ein Landtagsabgeordneter der Grünen, wie wir hier sehen. Und die findet das total gut. Die wird von der FDP eingeladen, oder wie? Das ist ja cool. Nein, die ist nicht eingeladen, aber die hat sich da angesprochen gefühlt und wollte da mal zum Ausdruck bringen, dass die das wichtig findet, dass die FDP genau dieselbe Scheiße, wo die halt auch von überzeugt sind, den Leuten auch ins Gehirn reinscheißt. Dann kann man besser zusammenarbeiten, wenn alle das Gehirn voll Scheiße haben. Ja, ich sehe, ihr gehört auch mit zu meiner Religion mit dazu, ja. Der. Ja. Ich bin Pippa. Das ist doch wunderbar, oder? Was ist das für ein Vorname, Pippa? Pi. Was ist das denn? Pia? Ja, vielleicht ist das ja auch irgendwie so ein Künstlername oder so. Die haben ja häufig da ihre Spitznamen irgendwie drin. Ich sag nur, wie heißt diese aus dem Europaparlament da irgendwie? Die hat doch auch irgendwie, ja, ist auch eigentlich an der Ska, genau. Das ist ja auch eigentlich nicht so. Weißt, das ist ja auch so ein Thema oder so. Aber ja, ist doch furchtbar, oder? Also. Ja. 0815 Bullshit, den man überall hört. Verschwörungstheorien, da kann man irgendwie den große Panik dann da irgendwie ausbrechen lassen. Aber das geht ja, ne? Das ist ja politisch korrekt. Das funktioniert ja wunderbar. Stören sich ja die Grünen nicht dran. Also es ist auch kein Kulturkampf oder so. Ja. Zumindest sagt da keiner was groß gegen und das reicht ja meistens schon. Keiner von den Grünen hat ja gesagt, das ist irgendwie falsch. Also kann es ja nicht falsch sein. Was? Ja, Pippa, also ich kannte mal eine Griechin, die hieß Pippa. Okay. Und wie war dann der Name in Wirklichkeit? Ja, die hieß Pippa, das war der Vorname von der. Der war wirklich so. Okay, gut. Ich weiß nicht, ob es griechisch ist, aber vielleicht ist es auch Figur aus einem Roman also oder so. Von Griechen kenne ich das nämlich auch, dass sie irgendwie eigentlich so einen langen Namen haben und sich den meistens irgendwie verkürzen oder so. Unsere Ärzte sind der Meinung, dass ihr euch nicht mehr krank schreiben lassen müsst in den ersten 3 Tagen. Finde ich den Artikel jetzt nochmal. Nee. Ja, im Endeffekt hast du ja schon alles gesagt und wir wollen jetzt wieder das Gegenteil haben irgendwie und über Telefon soll es auch nicht mehr gehen. Achso, die wollen das abschaffen, ja. Ich wusste nicht so richtig, dass das geht überhaupt. Das wusste ich auch nicht, das haben sie scheinbar wegen Corona eingeführt und nie wieder ausgeführt. Aber jetzt sagt der Friedrich ja, dass wir alle zu viel krank sind und Die Ärzte sagen jedenfalls, dass es nicht nötig wäre, weil die Leute schon wissen, dass sie krank sind oder so. Also ich fand das alles auch ein bisschen wenig eindeutig, aber okay. Sie haben ja ihre Erfahrungswerte. Wenn jemand erkrankt ist, müssen sich dies bescheinigen lassen. Derzeit gibt es 27 Millionen solcher Fälle. Seiner Sicht zu hohen Krankenstand. Niemand, der krank ist, muss sich das in den ersten 3 Tagen bestätigen lassen. Ja, naja, es geht ja wohl noch nicht darum, dass die Leute es bestätigt kriegen, sondern dass die Arbeitgeber es bestätigt kriegen. Ne? Also darum geht's ja. Ja. Das ist ja das Ding. Ja, weil hier wird über Peanuts wirklich geredet. Das, ja, es, bestimmte Sachen haben sich in unserem System so etabliert, weil wir halt eine Gesellschaft sind, die auf Vertrauen basiert und die Leute die Systeme zwar ausnutzen können, aber nur bis zu einem gewissen Grad es auch getan haben in der Vergangenheit und deswegen hat das auch alles weiterhin funktioniert. Ne? Ich meine, jedem ist bewusst, wenn jemand auf maximale Ausnutzung der Sozialsysteme aus ist, dass es da gewisse Mittel und Wege gibt, das zu machen. Ach so, ja, die Ärzte, aber auch insbesondere für Frauen, Klammer genau. zu. Genau, die Ärzte meinten halt auch, dass es auch so kein Problem wäre, eine Krankschreibung zu erreichen, wenn man entsprechendes, ja, wenn man entsprechendes genau. vorspielt also oder behauptet halt, ne, ich habe zu Schmerzen hier und da. Es ist der Anfang von einer Sache, dass Sachen eingeschnitten werden sollen im Sozialbereich. Mhm. Das sehe ich. Aber... Ja, ne, und ich meine, gut, das mit den Krankschreiben, das ist jetzt kein Hügel, auf dem irgendjemand sterben würde dafür. Deswegen ne, ist das jetzt der Beginn einer langsamen Erosion. So sehe ich das. Ja. Ach ja, das war eigentlich zur Auflockerung ganz am Ende gedacht. Einfach nur was Lustiges. Hier war ein YouTuber, Jesse James West, der hat aus Spaß mit einem gewissen Budget einfach mal eine kleine Competition gestartet. Die stärksten Zwerge gegen die größten Frauen, ja, also Sportlerinnen und Sportler, Zwerge und hochgewachsene Frauen sind gegeneinander angetreten in verschiedenen Kraftsportarten. Und ja, also es ist jetzt kein haushoher Sieg gewesen in manchen Situationen wie hier. Das ist eine sehr gute Situation, wo du siehst, da mussten die halt das gegnerische Team hin und her tragen. Da sieht man schon, wie sie mit der Hand auf dem Boden schleift. Der kleine Zwerg hat sie über die Schulter drapiert und rennt. Gewinnt, das Team gewinnt auch diese Disziplin und sie versucht noch mit der Hand sich irgendwie am Boden festzukrallen, also das ist einfach sehr gelungenes Comedy-Format. Ich weiß jetzt nicht, ob das Ganze den Hintergrund hatte zu zeigen, so ja, hier, ihr müsst Frauen übertreiben total und haben gegen Männer keine Chance oder sowas. Ganz abgesehen von dieser ganzen kulturellen Aufladung finde ich es einfach eine sehr lustige Aktion. Ja. Also könnt ihr euch auch nochmal angucken, 1,5 Minuten der Zusammenschnitt. Das ganze Ding habe ich mir jetzt auch nicht angeguckt. Die Highlights haben schon gereicht. Kannst du mir gut vorstellen. Mehr von sowas. Ja. Weniger KI-Slop und mehr sowas, bitte. Ah, Götz Kubi-Slop. Ah. Ja, kommen wir nun zu unserer wöchentlichen rechten Bashing. Naja, wie man es nimmt. Also das hier war auf jeden Fall ein Interview, das heute erschienen ist zwischen der Jasmin Kusovic und dem Götz Kubitschek und das war im Prinzip auch ganz interessant, kann man sich ganz gut anhören. An ein paar Stellen hat es mich sehr amüsiert, wie man sich da irgendwie die Welt da wieder so hindreht. Und zwar, also diese Kombination hatte ich von der Kusovic und dem Kubitschek, das ist so ähnliche Namen. Ja, nicht ganz gut, weil Kosebeck ist ja so ein bisschen libertär angehaucht und der Kubitschek halt eigentlich eher nicht. Und aber eher dann ja wieder doch, wenn der Staat dann halt nicht so will, wie er das will. Aber irgendwie ist es dann doch natürlich so, dass wir da überall hin müssen in den Staat, der ja alles dann nur gebacken kriegt und die Leute selber ja kriegen das natürlich alles nicht gebacken. Und ich fand das auch lustig, dass er dann darauf bestanden hat, dass ja die Rechten gar keine Utopien hätten. Weil die ja nur ja, die Welt quasi so sehen, wie sie ist oder so. Ja, und das ist natürlich, also schon alleine, dass man irgendwie meint, dass der Staat das halt irgendwie regeln kann oder so, das ist ja schon an sich schon so, dass es, ja, wo man die Leute halt nicht in Ruhe lässt oder so und dann auch wieder an Stellen wie mit dieser Corona-Impfung und so, ist auch eine richtig gute Frage eigentlich, die Kosovic ihm gestellt hat, dass er da ja auch nicht der Meinung war, dass das dann irgendwie so gut ist, wie der Staat das irgendwie handhabt. Und das ist dann auch so, ja, das ist ja dann irgendwie, da muss man dann irgendwie abwägen oder so, wo ich mir denke, so, ja, es wäre ja gut, wenn man dann am besten vielleicht sowas hat, wo der Staat halt nicht irgendwie über die Macht hat, über alles irgendwie zu verfügen oder so, sondern die Leute halt irgendwie einen Freiraum haben, wo sie sich die wichtigen Sachen irgendwie selber überlegen können, wie sie das gerne handhaben möchten oder so. Das wäre fast so, als sollte man vielleicht eher in diese Richtung gehen und dann irgendwie so eine Art, ja, irgendwas mit Freiheit oder so, oder vielleicht machen, so liberal oder so, vielleicht. Aber nee, das ist ja alles Teufelszeug und ja. Ja, wenn man da freiräumen lässt, dann ist die Theorie einfach nicht komplett. Du hast nicht genug drüber nachgedacht. Ja, genau, das ist wieder das übliche Ding, dass die sich einfach hinstellen können und sagen können, ja, wenn die Leute also machen, wie sie wollen, dann machen die das ja alles falsch. Aber jetzt, so wie es jetzt läuft, wo wir irgendwelche Unfreiheiten haben, wird es natürlich auch falsch gemacht, weil ja die falschen Leute hier irgendwie in der Macht sind und wir müssen ja im Endeffekt die Macht haben, und wenn wir die Macht haben, dann läuft ja nichts falsch. Weil, ne, aber Utopien oder so, nee, haben wir auf jeden Fall auch nicht. Und wir werden da auch nicht irgendwie dran scheitern, nur dass die Leute irgendwie unsere Sachen nicht erfüllen können oder so, was wir dann irgendwie toll ist mit denen irgendwie vorhaben oder so. Ja, das ist dann ein etwas zu stark etatistisches Staatsverständnis, auch für meinen Geschmack, ja. Ich bin mehr für Freiheit so, des Individuums. Ja, und im Endeffekt den Höcke verklärt er halt auch komplett als total harmlos und der will ja auch irgendwie nichts und nichts Besonderes oder so. Ist auch alles vollkommen normal und so. Und versucht dann da halt auch so einen Gegensatz aufzubauen zwischen sich und halt richtigen irgendwie Rechtsextremen oder so. Und na gut, nehmen wir das mal at face value, sagen wir mal irgendwie, er sieht das auch wirklich so, aber da muss ich halt auch wieder sagen, so ja, du bist halt irgendwie diese alten Rechtsextremen, es wird dann halt immer so getan, so nach dem Motto, so ja, das sind ja alles nur irgendwelche Baseballschläger-Nazis oder so ohne Theorie und wir sind ja jetzt die Neuen hier irgendwie, die auch eine Theorie haben oder so, aber diese ganzen Leute im Dritten Reich, die hatten ja auch alle eine Theorie. Also das ist ja auch nicht so, dass da nur die Gewalt irgendwie gekommen ist ohne jeden Sinn und Verstand oder so und sich da keiner irgendwas von versprochen hat oder so, sondern dieses ganze Volksgemeinschaftsgedöns und diese ganzen Philosophen da, auf die man sich da immer noch beruft, weil irgendwelche modernen Philosophen hat man ja nicht. Ich meine, ne, das Stalin hatte, glaube ich, auch so eine Theorie und hat dann die Landwirtschaft umgestellt und so, dann kam über Armut und Hunger und so weiter, glaube ich, ne? Ja, aber das ist jetzt natürlich ein bisschen ab vom Dings, weil hier geht es jetzt um ihn. Ja, ja. Und seinen Kram. Also diesen Gegensatz, den würde ich da ja nicht so richtig sehen. Und ich glaube auch ehrlich gesagt, dass der gute Mann eigentlich zu schlau ist, um das wirklich so zu denken. Also, dass es da jetzt so, dass jetzt überhaupt nichts irgendwie zu tun hätte mit dem, was im Dritten Reich passiert ist oder so. Und ja, ganz am Anfang unterhalten sie sich irgendwie darüber, dass früher irgendwie Feuilletonisten oder so irgendwie Fans von ihm gewesen wären oder so, weil die irgendwie mehr gelesen hätten und dann irgendwie verstanden haben, dass worauf er da hinaus will oder so, wo ich mir dann auch wieder so dachte, ja, irgendwelche Linksextremen, die bei uns irgendwie da in der Dialektik und so zu Hause sind, die hören dann euren Kram und das ist ja auch dieses Ding, ne? Also dieses dialektische Konzept, das stammt ja ursprünglich von Hegel und da ging es ja gerade das wurde ja dann, das war dieser deutsche Idealismus und das ist ja gerade dieses Ding, dass halt na, das Ideal irgendwie, die perfekte Idee und diese ganzen Dinge, das war ja ursprünglich ein rechtes Konzept und so Leute wie die hier der Horst Mahler, da hatte ich auch mal diesen Ausschnitt hier, wo er quasi erzählt, wie er halt vom Linksextrem zum Rechtsextrem geworden ist. Und das war ja auch dadurch, dass ihm im Endeffekt jemand, ich glaube, das war sogar Otto Schily oder so, hat ihm damals halt irgendwie hier die Sachen da von Hegel zum Lesen gegeben. Und dann ist ihm halt aufgefallen, dass halt dieses ganze Ding, was der Marx halt da draus gemacht hat, dass das halt alles Quatsch ist und dass quasi diese ursprüngliche Idee da eher die richtige Idee ist und so. Also ja, ich meine, das ist doch alles Theoriegebilde und so. Ja, ich meine, klar, es gibt die Leute, die da nur irgendwie wissen, nur andere Leute blöd oder so. Aber genauso ist ja auch, ja, dieses ganze Theoriegebilde, diese rechten Vorstellungen da irgendwie, die sind ja jetzt auch nicht neu. Auch wenn man das neue Rechte dann irgendwie nennt oder so. Die hat es halt früher bei dem anderen Kram auch schon gegeben und die waren halt eben dafür halt auch schon prägend und auch, dass die Linken dann da irgendwie von fasziniert waren, früher halt war das halt auch schon so, dass man sich dann da halt mit arrangiert hat, dann irgendwie mit der Volksgemeinschaft oder so. Bei diesem Gegensatz, dass irgendwie die Linksextremen so die einzigen Feinde sind, die die Rechtsextremen irgendwie haben oder so, den hat es ja auch nie wirklich gegeben. Das ist ja auch nur so eine Story, die sie sich da irgendwie erzählen und zu sagen, irgendwie hier unser Antifaschismus irgendwie, das ist das einzig wahre. Und diesen ganzen Kram, ne? Also, ja. Und insofern ist es natürlich wieder interessant, wie das hier so dargestellt wird. Und das spricht auch absolut nichts dagegen, ne, dass der gute Mann sich hier erklären kann, das genauso alles formulieren kann, wie er das möchte und so. Und also den einzuladen oder so und auch generell dieses Format finde ich alles prima, ist alles top, ne? Also kann man nichts gegen sagen. Und das ist ja gerade das, wo so Leute dann hier drum heulen, wo er dann halt auch wieder sagen kann, so ja, die haben sich dann halt irgendwann überlegt, dass man das jetzt entzaubern und wegmachen muss oder so. Ja, was ist das entzaubern und wegmachen? Das ist ja im Endeffekt ja auch wieder nur irgendwie auflisten, wer da wen irgendwie kennt und irgendwie sagen so, ja, AfD, Kubitschek, Kubitschek, AfD, AfD blöd, Kubitschek blöd, blöd, blöd, blöd. Na, also, das wird ja sicherlich nicht viel helfen. Und wenn er dann so Sachen irgendwie sagt, dass irgendwelche Leute da den Leuten halt auflauern und Fotos von denen machen, um dann irgendwie halt zu schreiben, so der ist irgendwie mit dabei und der ist irgendwie Sympathisant von ihm und so. Das sind natürlich auch Dinge, wo ich absolut nicht, wo ich das absolut auch so sehe, dass das halt überhaupt nicht geht. Also man kann es natürlich nicht da irgendwie deine Feindesliste da irgendwie führen und so. Und da muss ich ja auch sagen, ich bin ihm ja auch schon begegnet. Er ist ja auch einer von der großen Liste, das Meme, Caps Lock, der alle schon mal getroffen hat. Ne? Damals bei dieser AfD-Veranstaltung, wo Evel und ich damals zu Gast waren, eingeladen. Da habe ich ja mal mit ihm an so einem Stehtisch irgendwie gestanden und meinen Tee da irgendwie getrunken. Und insofern, wenn da jetzt einer ein Foto von gemacht hätte oder so, dann wäre ich jetzt auch schon Teil des rechten Mosaiks oder weiß der eben nicht wie was und so. Ne? Also ja, man kann sich auf jeden Fall mit diesen ganzen Sachen halt beschäftigen und aus seinem Verlagsdings habe ich ja auch Bücher in meinem Regal halt drinstehen. Ja. Und der soll seine Bücher da auch verlegen und so, ne? Also da bin ich auch der Letzte, der irgendwie was gegen sagt. Nur wenn es dann halt darum geht, wie man sich dann hier inszeniert, da muss ich dann halt doch schon sagen, ja, an manchen Stellen halte ich das dann entweder für unglaublich naiv oder halt eben für eine Masche, je nachdem, was euch da lieber ist. Ja, der Einstieg war schon witzig, der Döner ist ein Kulturbruch, wenn wir das halt schon lösen. Ja, das ist natürlich, ja, dass sich Leute irgendwie rausziehen oder so, ne? Ja, also klar, dass es irgendwie das so abwegig wäre. Aber ich meine, das ist ja auch. Andere Leute essen kein Fleisch und meinen, dass da irgendwie die Welt dran zugrunde geht, wenn man das irgendwie macht oder so. Und da kann man sich auch drüber streiten, ob das jetzt schon zu picky ist oder so. Oder, weiß ich nicht, aus irgendwelchen anderen Gründen irgendwas nicht oder so. Oder Freedom Fries, irgendwie hießen die French Fries dann irgendwie da in Amerika wegen, ja, das ist halt ein bisschen Quatsch und so. Fuck yeah, nicht. Wegen Libyen war das. Ja, kann sein. Ja, weil die den Franzosen nicht mitgegangen sind oder so. Ich dachte, das wäre wegen ja, Zweiten Irakkrieg gewesen, oder ich nicht? Ich verwechsel was. Das war nicht das. Die Koalition der Willigen oder so. War das nicht später? Genau. Nee, ich glaube, das war in dem Zusammenhang. Und die Franzosen haben gekniffen, haben sie gesagt. Warum hatte ich da Libyen im Hinterkopf? Ja. Ja, soll er sich halt aus irgendwie, ich meine, es gibt ja auch genug andere Leute von der AfD, die sich da irgendwie extra einen Döner ablichten lassen, so wie die von Storch und so, ne, also soll das jeder da irgendwie so machen, wie er will. Andere Leute haben irgendwas gegen irgendwelche Fußballteams oder so, ich finde das jetzt nicht so unglaublich furchtbar, irgendwie zu sagen, ich will keinen Döner essen oder so. Und er sagt das ja auch im Endeffekt so mit Humor eigentlich, sag ich jetzt mal, also. Es ist jetzt auch nicht so, dass er da irgendwie auf den Tisch haut und sagt, jeder, der das macht, ist irgendwie nee, natürlich nicht. Ein Feind oder so. Er hat das für sich einfach entschieden, dass er das nicht gut findet und das nicht macht oder so. Und dann kann man das natürlich kleinlich finden. Und aber ja, also da habe ich halt ganz andere Probleme mit dem guten Mann, als dass er kein Döner essen will. Und guter Mann ist in diesem Fall eine Redewendung. Also. Kommen wir nun zu den guten Männern und Frauen von den Grünen. Oh nein, die Grünen. Das ist nur eins Feindbild. Oh, wer hätte das gedacht? Neukirchen Flühen. Ja. Also Freedom Fries war 2003, Iraqi Freedom, aber ja. Libyen war die erste militärische Operation, die Frankreich da wieder mit den Amerikanern zusammen gemacht hat. Deswegen hatte ich das im Hinterkopf. Sorry. Zu viel schwirrt. Deswegen heißt die so French Fries, ne? Gerade heute, wo so viele Artikel sind, die ich mich ganz schnell einlesen musste, wie der hier. Grüne schockiert über Hass im Netz. Plötzlich sind wir das Feindbild Nummer 1, auch vom Mars eingereicht. Hier muss ich erstmal lang grübeln, worum geht's hier überhaupt? Weil im Artikel selber steht gar nicht drin, worum es geht. Die NRZ hat nämlich vor einer Woche einen anderen Artikel rausgebracht. Der Artikel handelte von den Grünen in Neukirchen-Flüden, ne, dass der ein neues Duo ist, ne, die da leiten. Und da gab es ganz viele Kommentare drunter, die negativ waren. Und in diesem Artikel geht es halt, ist eigentlich im Endeffekt nur das Heuli-Heuli. Hey, wir haben einen positiven Artikel über ein paar Politiker von den Grünen geschrieben. Da haben 120 Leute irgendwie Kommentare im Internet drüber gemacht, die negativ waren. Heuli-Heuli, ganz schlimm. Und schockiert, wie kann das sein? Braucht keiner, ich mag keinen Grünen, geht erstmal richtig arbeiten, bevor ihr so einen Mist macht. Ihr seid doch ein Verdachtsfall. Nicht mehr lange, dann blaue Herzchen wie AfD. Und das sind jetzt so Beispiele für diese krassen Hass und Hetze. Schockiert vor allem auch über die Unterstellung, man würde nicht arbeiten. Ganz im Gegenteil, kümmere man sich neben seiner normalen Arbeit ehrenamtlich um ein lebenswertes Neukirchen-Vlühen. Die Kommunalpolitiker müssen Hass und Hetze die rote Karte zeigen. Man könne ja anderer Meinung sein, inhaltlich diskutieren und sich auch über bestimmte Punkte streiten, aber ohne Anfeindungen und auf Augenhöhe. Ist das nicht im Sauerland? Kann ich mal kurz fragen, ist das nicht im Sauerland? Neukirchen-Vlühen? Neukirchen-Flüden, irgendwo in NRW. Wollen sie da nicht vielleicht irgendwie Windräder in den Wald bauen oder so zum Beispiel? Vielleicht ist das ein Thema. Es kann sein, aber das geht hier aus dem Artikel nicht vor. Deswegen, ich habe mich erstmal gefragt, worum geht's hier? Wird immer nur gesagt so, ja, hier wird quasi nur diese Reaktion geschrieben. Ah, die Leute regen sich auf, die Leute regen sich auf. Ich habe mich ganz gefragt. Ja, das bringt die Leute wirklich auf, ne, die Dinger im Wald. Ja. Worum geht es überhaupt? Es geht darum, dass halt dieses Duo, dass es einen Artikel gab, dass dieses Duo die neuen Parteichefe vor Ort sind. So, und da gab es solche Kommentare dazu und hier ein Artikel darüber. Das ist irgendwie so ein Circle Jerk. So, es geht um selbstreferenzielle Sache. Ne, da jetzt planen die, oder auch hier stehen so Sätze drin, wie die Fraktion vor Ort, die Grünen in den Stadtteilen planen, wird die Möglichkeit zum Austausch geben. Was soll das bedeuten? Soll das bedeuten, die Aktion vor Ort? Oder also ein ganz seltsamer Artikel. Ja, also ich gehe davon aus, es geht halt wirklich nur um diesen Sturm im Wasserglas. So schlimme Kommentare waren es ja wohl nicht. Und da kriegen sie nochmal einen ganzen neuen Nachrichtenartikel. Heuli, heuli, wie schlimm das Ganze ist. Also irgendwie... Schon witzig. Vielleicht war da noch irgendwas im Hintergrund, was ich nicht mitbekommen habe. Weiß nicht, Neukirchen-Vlühen, war da noch irgendwas? Du hast ja gesagt, irgendwie Windräder oder sowas. Kommt ja, war jetzt so eine Vermutung von mir natürlich, ne? Das weiß ich nicht genau. Tja. Da müssen erstmal Politiker müssen sowas generell abhaben, aber gut, ich meine, die können ja die Leute jetzt alle anzeigen. Ja. Oh, der Christian Fuchs von Zeit ist der. Genau, und yes. Das, der gehört ja auch mit zum Meme, der sind mir auch schon mal begegnet. Ich war bei seiner Lesung in Hannover und Mars hat ihn beim letzten Mal, schöne Grüße übrigens, liebevoll als Christian Fax bezeichnet. Und so möchte ich ihn jetzt auch nennen, Christian Fax ist ja also, der sagt, seit Jahrzehnten etablierte Arbeitsweisen von Journalist-Doppelpunkt-Innen werden versucht, als Stalking oder Doxing zu diffamieren. Wir werden trotzdem weiter kritisch nachfragen und an Haustüren klingeln. Natürlich ethisch und human. Niemals als Ankläger, sondern als Fragende. Wissen Sie schon, dass ihr so rechte Videos macht? Ja, genau. Das ist genau das Thema, worum es hier geht. Ja. Niemals als Ankläger, ja. Und ich habe dann dazu geschrieben, niemals als Ankläger, ja. Immer, niemals als Ankläger, immer als Richter und Henker, ja. Genau, immer als Fragender. Wann haben Sie aufgehört, Ihre Frau zu schlagen? Ja. Nur Fragen. Ja, genau. Oder wie Marmon gerade schon meinte, wissen Sie eigentlich, was für ein schlimmer Finger da ist? Irgendwie ihr Angestellter, ihr Sohn, ihr Bandkollege oder whatever da irgendwie ist, genau. Wollen Sie Ihren Sohn nicht mal enterben? Was wohnt der eigentlich noch bei Ihnen? Der ist schon 13. Raus mit dem. Tja, ach da. Ekelhafte Kulturmarxisten. Ne? Immer schön. Ne? Oh ja. Dunja Ayali, ich habe mal versucht, ein Foto zu finden, wo sie nicht die Mundwinkel oben hat. Das gibt es nicht. Sie grinst immer. Sie hat immer ein Smirk drauf. Immer. Ja, sie hat gute Laune. Immer. Sie ist ein gut gelaunter, positiver Mensch natürlich. Das ist das Schlimmste an ihr. Resting Dania Face. Kontroverse um Daniel Günther. Nee, das ist eigentlich nicht kontrovers, liebe Amadeo Antonio Stiftung. Wir alle haben seine Worte gehört, bevor ihr uns gesagt habt, ihr habt das gar nicht gehört, was ihr gehört habt. Eure Ohren täuschen euch. Das böse News hat euch eingeflüstert, was ihr gehört habt. In Wahrheit habt ihr es gar nicht gehört. Und jetzt war ich gemutet. Das ist der Dunja Krüger-Effekt. Ihr habt das gar nicht gehört. Ja, genau. Wahrscheinlich der Dunja Krüger-Effekt. Ja, ja, und was schreibt die Amadeo Antonio Stiftung? News in a nutshell. Also ich bin ja wenigstens noch so drauf, dann wenigstens in einer Nussschale zu schreiben, wenn ich da schon eindeutsche. Aber gut. Aussagen aus dem Zusammenhang reißen, Fakten verdrehen und Empörung als Geschäftsmodell. Die Amadeo Antonio Stiftung hier wirft den Leuten vor, Aussagen aus dem Zusammenhang reißen, Fakten verdrehen und Empörung als Geschäftsmodell. Zur Erinnerung, das sind diejenigen, die hier Veronika Kracher und Mick Prinz da Artikel schreiben lassen. Das Ganze unter dem Deckmantel der Presse- und Meinungsfreiheit, schreiben die Betreiber von Bell Tower News. Die schreiben das. Die schreiben unter dem Deckmantel der Presse- und Meinungsfreiheit. Darüber beschweren die sich. Das andere, was unter dem Deckmantel der Presse- und Meinungsfreiheit machen, die Betreiber von Bell Tower News. News ist ein Kampagnenportal, schreiben die Betreiber von Bell Tower News. Das ist totaler Unsinn, ne? Früher bekannt als Netz gegen Nazis. Ne? Kampagnenportal und kein journalistisches Medium, schreiben die Betreiber von Bell Tower News, ein journalistisches Medium andere. Aufgemachtes Kampagnenportal. Wie jedes andere, weil die anderen auch alle gleich sind. Deswegen brauchen wir die auch alle unbedingt. Wie jedes andere. Also wir haben es hier, ne, mit Projektion zu tun. Nichts weiter ist das hier. Oh, das ist ein bisschen billig, ne? Das ist genau das, was sie selber tun. Und da denken sie sich ja dann wieder so, ja, ihr macht das ja auch, also machen wir das jetzt auch, beziehungsweise ihr macht das ja wahrscheinlich, weil wir machen das ja auch an eurer Stelle. Ach ja. Es ist schon komisch, sich gegenseitig dasselbe vorzuwerfen, so irgendwo fragt man sich jetzt irgendwie, dann fällt einem der Hammer oder so, ich weiß nicht genau, das ist irgendwie ganz komisch, wenn ich wirklich, das ist ja, also natürlich finde ich es auch nicht reell, was so ein Hayali da macht, aber ja, es ist auch irgendwie ganz komisch, auf diese Art zu antworten. Weiß nicht. Hoffentlich ändert die Spirale mal jemand. Those dude bros mad at Starfleet Academy aren't actually Star Trek Fans. Von Mary Sue. Hat den einer gelesen? Der war von Mars. Also hoffentlich hat den Price gelesen. Ich habe nur mehrere Videos gesehen, die sich, glaube ich, darüber darauf bezogen haben, auf diesen Artikel von der guten Rachel Leishman. Okay. Ja, geht mir eben nicht. Editor in Chief. Ja, also Starfleet Academy is a thing. Das Ganze sieht halt wirklich aus wie eine Parodie auf sich selber, kann man nicht mehr anders sagen. Das für mich ist Star Trek sowieso nach Picard weg gewesen, also weg damit. Braucht kein Mensch mehr. Wenn es irgendwann mal wieder das Original Star Trek gibt, was nicht genau 25% anders ist als das originale Trek. Heißt, wenn die ihre Rechte Management mal wieder zusammen haben, dass sie wieder ordentliche Sachen machen können, dann gucke ich mir das vielleicht wieder an. Ja, das ist jetzt ja eigentlich schon wieder der Fall, aber die haben ja ernsthaft? Ja, dann ja, gibt es keine Entschuldigung mehr. Ja, seitdem das ja gemerged ist wieder da, diese, also es war ja mal zwischen Fernsehen und den Filmen, gab es diese Trennung, aber seitdem das wieder zusammen ist mit Paramount Plus und so, da ist das eigentlich wieder zusammen. Aber der Auftrag an diesen Produzenten Alex Kurtzman, der ist halt noch da. Und dieser Alex Kurtzman, das ist ja im Endeffekt derjenige, der nichts von Star Trek hält, das nicht versteht und irgendwie bei, als noch zur Corona-Zeit war, da mal, da haben sie davon zu Hause so ein Interview geführt, wo er dann irgendwie gesagt hat, so ja, irgendwie, dass hier Black Lives Matter und National Association for the Advancement of Colored People, ne, die NAACP, das sind ja irgendwie gute Organisationen und die wollen wir bewerben. Wir wollen nicht Star Trek bewerben und wir benutzen unsere Plattform, also Star Trek ist die Plattform, ne, um für, auf diese guten Dinge da aufmerksam zu machen. Also Black Lives Matter. So wie es ja alle machen. Ne, deswegen ist es ja erst so scheiße geworden. Ja, und das ist natürlich auch wieder Diversität und ja, jetziges Jahr und alles nur albern und diese Leute, also diese Akademie, Starfleet Academy, die gibt es ja quasi in dem Star Trek Universum und das ist eine Offiziersschule, ne, wo die Leute hingehen, die später mal Offiziere werden von dieser, was ja wie so ein Militär halt aufgebaut ist, ist natürlich jetzt nicht wirklich auf Krieg oder so ausgerichtet, die Sternenflotte. Aber wenn es halt drauf ankommt, wenn das halt nötig wird, dann natürlich auch. Ne? Und deswegen ist es halt wie Militär aufgebaut im Endeffekt. Da könnte man jetzt lange drüber diskutieren, aber darum geht es auch gar nicht, weil das sind so Feinheiten, die man normalerweise bei Star Trek diskutieren könnte. Aber das hier, das hat sich ja so weit davon entfernt. Ja, eben, ja, deswegen sage ich das ja. Hören Sie bitte, ich meine, dass da einfach so Sachen drin vorkommen, jemand ist sein Kommunikator. Ja. Weißt du, das sind einfach so Sachen, ne, wenn sowas passiert, dann braucht man sich über sowas gar nicht mehr Gedanken zu machen. Ist das eine militärische Sache oder nicht? Oh, ja. Ja, das meine ich ja gerade. Also diese Leute hier, die sich so albern verhalten und nichts gebacken kriegen, ne, so mit jetzigem Jahr, guck mal, ist das nicht, oh lol, so random, bla bla bla, wir kriegen nichts auf die Reihe. Ich meine, das Ganze ist doch wie ein Fiebertraum, ja. Ich meine, alleine das Setting, nochmal 800 Jahre später, ja. Warum? Sieht auch nicht so aus. Ja, das kann ich dir sagen, warum. Damit sie auf den Kanon einen dicken Haufen scheißen können und sagen können, jetzt sind wir in der Zukunft, jetzt könnt ihr euch nicht mehr beschweren. Ja, aber die scheißen ja gar nicht, die scheißen ja nicht mehr auf den Kanon. Die nutzen ja diesen neuen Kanon, dass es dieses komische Event gibt, dass man nicht mehr mit Warp-Antrieb irgendwie durch die Gegend fliegen kann, wenn ich es richtig verstanden habe. Ja, genau. Ich gebe mir das nicht. Und das machen sie ja auch, damit sie drauf scheißen können. Was ist das alles für eine zusammengeschusterte Scheiße? Da kann man sich doch scheißen auf den Kanon, meine ich ja auch den Star Trek Kanon und nicht den, wir decken uns neuen Scheißdreck aus, damit wir hier irgendwie sonst was machen können, Kanon. Damit wir irgendwie einen Kommentar darüber machen können, dass es schlecht ist, sich zu isolieren und irgendwie fremdenfeindlich zu sein oder so. Weil das ist ja im Endeffekt das, was sie machen. Und dann ist es halt an Harry Potter irgendwie angelehnt und deswegen gibt es jetzt auch neben der Sternflottenakademie noch dieses War College. Also so wie hier Slytherin und Gryffindor Hufflepuff. Oder wie es hieß. Ja, genau, irgendwie so mehrere Häuser irgendwie, damit man es halt mehr wie Harry Potter machen kann. Star Trek, Harry Potter, Star Trek, wunderbar. Es ist einfach, ich weiß es nicht, also es ist, wenn man was macht, um die Leute maximal zu triggern, ist es das Richtige. Ja, ne, ich meine, du hast einen Jem'Hadar, der weiblich ist. Ja. Das ist einfach so. Ja, das hatte ich ja, ne, damals schon gesagt, so als die ersten Bilder davon aufgetaucht sind. Ne? Ja. Trockenes Wasser. Gibt's schon, nennt sich Eis. Aber es ist, hat da nicht mehr viel mit Wasser zu tun. Das hat eine ganz eigene Ja, theoretisch könnte man ja auch sagen, die sind ja eben Reagenzglas gezüchtet und vielleicht hat die ja einfach jetzt jemand neu gezüchtet, dass sie dann auch ein Geschlecht haben oder so. Das könnte man ja sogar noch mehr herleiten. Aber das garantiert nicht das, was sie gemacht haben, oder? Aber das machen die ja noch nicht mal. Nee, ich glaube nicht. Nee, also ich habe es mir nicht angeguckt. Ja, ich glaube, die nehmen das einfach so an. Genau das, was du gesagt hast, wäre ja wieder eine richtig schöne Star Trek-Sache, die man machen kann. So, aber bitte in einer Folge, wo man dann eine Jem'Hadarin auf einem Planeten findet. So, das wäre eine typische Star Trek-Story. So, ne, aber nicht da. Und ach, ich weiß es nicht. Es sieht halt aus, als ob es alles maximal dazu gemacht wird, um maximal absurd zu sein, maximal zu triggern, maximal auf alles zu scheißen, was irgendwie etabliert ist. Und Girlbossen und die Chefin von dem Ganzen wird auch irgendwie rekrutiert, mal eben so irgendwie, weil sie ja irgendwie ganz neues pädagogisches Konzept hat oder so und dann immer irgendwie die Leute dafür lobt, dass sie irgendwie Aktivismus betreiben oder so ein Scheißdreck. Oh Mann. Weißt du, wenn die irgendwie so machen würden, okay, wir sind 800 Jahre in der Zukunft, die sind jetzt alle so verlottert und so hedonistisch und Idiocracy-mäßig unterwegs oder ja, wie bei Wall-E, die Menschen. Scheint ja so zu sein. Dann ist die Akademie wohl auf einem Schiff, was durch die Gegend fliegt. Was wird da wohl passieren? Verlaufen die sich vielleicht irgendwann? Man hat keine Ahnung. Können wir bloß in die Zukunft gucken. Ja, ein Schiff, das aus mehreren Segmenten, die nicht miteinander verbunden sind, besteht. Was auch total Sinn macht als Raumschiff. Ja, und können die jetzt überhaupt wieder mit Worf fliegen? Wo fliegen die überhaupt hin? Ja, ich glaube, das geht jetzt wieder irgendwie. Aber ja, alle Leute im Weltall sind jetzt halt alle irgendwie fremdenfeindlich geworden. Imperator, wenn es darauf hinausläuft, dann wäre ich game, weil dann sind wir ja, fangen wir an, uns im Warhammer-Universum zu bewegen. Da wäre ich, das wäre krass. Ein Star Trek Warhammer Crossover. Ich meine, mit aktuellen wollen nur fünf oder so. Das die absolute Katastrophe, aber egal. Besser als das hier. Besser als das hier. Ja, hat es auf jeden Fall alles noch nie gegeben, hier eine Truppe von jungen, aufstrebenden, diversen Leuten, und der Bösewicht in der Serie ist ein alter, weißer Mann. Das ist also innovatives Konzept, was, glaube ich, noch nie ausprobiert wurde und was wir dringend gebraucht haben, weil das ist so frisch und toll und Ja, mein lieber Scholli. Und bei Star Trek geht es ja auch darum, dass man irgendwie einen Bösen hat oder so. Und das war ja schon immer so. Ja. Vor allen Dingen bei diesem einen Film, den sie sich alle angeguckt haben. Ja, genau, bei dem einen Film, ja. Und dann gab es ja irgendwie diese Gruppe hier von diese Geheimorganisation Section 31 da, die irgendwann mal drin vorkam, die sie im Endeffekt von Babylon 5, glaube ich, irgendwie plagiert haben, wie ich mittlerweile weiß. Und, ja, soll das Psycor sein? Ja, ich glaube schon, ja. Also das Kostüm sah ein bisschen so aus. Ja, ich bin mir schon ziemlich sicher mittlerweile, weil ich habe ja Babylon 5, früher war ich auch so ein Snob, der Babylon 5 nicht geguckt hat, außerdem lief das bei Pro7, das hatte ich früher gar nicht. Und und jetzt mittlerweile, aber vor 3-4 Jahren oder so, habe ich mir das zum ersten Mal angeschaut und die Parallelen, die sind schon enorm. Und ich glaube, der Typ hatte ja auch seinen Prozess da irgendwie gewonnen gegen die Produzenten von Deep Space Nine. Das ja, aber man muss sagen, die beiden Sachen, wenn sie ein paar Konzepte voneinander abgekupfert haben, bitte. Aber die sind so unterschiedlich, die Serien, und beide haben ihre Vor- und Nachteile. Und ja, da waren schon viele Sachen, wirklich viele Parallelen. Und der hat auch seinen Prozess gewonnen, der Typ. Also bin ich mir sehr sicher. Also der hat das vorgeschlagen, diese Serie, also Babylon 5 zu produzieren. Und die haben gesagt, nee, Babylon 5 produzieren wir nicht. Und dann haben sie quasi ein paar von den Ideen, die er denen halt da gepitcht hat, haben sie halt dann übernommen für Deep Space Nine zumindest. Ja, mussten die da halt Strafe dann für bezahlen. Dass es dann doch in manchen Hinsichten ganz schön ähnlich war. Ja. Ja, und da sind sie dann, das verstehen sie halt auch wieder, und deswegen, ja, kommt das dann halt drin vor. Und also jetzt in der Serie weiß ich gar nicht, aber halt in diesen anderen Kurzmann-Serien. Weil irgendwelche Geheimorganisationen und oh, guck mal hier, wir haben irgendwelche Ideale und so, aber wir verfolgen die ja gar nicht, weil wir sind ja so zynisch, und in Wahrheit ist das ja alles nur Machtspiele und Patriarchat und bla bla bla bla bla. Und ach, es hängt halt so zu den Ohren raus. Das ist wirklich ätzend. Aber ja, die Mary Sue, die es ja auch schon länger gibt als uns, aber die sich genauso wie wir ja auch nicht weiter auf Fleck bewegt hat. Die, ja. Jetzt kommt am Samstag übrigens unser 10-jähriges Jubiläum. Ne? Kann ich schon mal sagen. Schauen wir mal, ob wir da irgendwas machen. Ja. Warum nicht? Uhu. Aber ich meine Partyhüter auf. Wird auf jeden Fall an uns denken, so viel am Samstag. Ja, die Kaulitz-Schwestern übernehmen jetzt Wetten, dass. Okay. Das habe ich auch noch nicht mitbekommen. Der Merkur mal ein schlechter Scherz. Ja, was auch immer. Dann muss man sehen, wie ist eine persönliche Frage, ob man das mag oder nicht. Ich glaube auch, das könnte lustig werden. Schauen wir mal. Es geht mir eigentlich so, auch bei dieser ist noch eine letzte Sache zu der Star Trek. Es wird jetzt halt wieder gesagt, so ja, die Leute werden aufgestachelt und die echten Fans. Das ist wieder diese typische Gamergate-Geschichte. Ne? Blablabla, Gamers are dead und bla. Aber Star Trek geht mir jetzt mittlerweile, also die können da ruhig so viel Scheiße machen, wie sie wollen, das ist mir egal. Das Einzige, was mir nicht egal ist, ist, ich hätte ja gerne eine schöne Star Trek Show. Ne? Und jetzt haben die schon so viel Geld in die Hand genommen und haben das gemacht und hätten die Möglichkeit, eine gute Show zu machen, aber sie machen es einfach nicht. Das stört mich vom Prinzip her. Was sie da in ihrer Show machen, ist ja, pff, ne, dann ist es halt uninteressant für mich und gut ist. Ne, aber es ist halt, es besteht ja gar nicht die Hoffnung darauf, dass eine ordentliche Show produziert wird, wegen dem, was ja auch erwähnt wurde. Es ist ja absichtlich so. Es wird ja eine politische Message rübergebracht. Und zwar nicht nur in diesem Produktionsstudio, sondern in fast allen. Gut, ja, das war jetzt mein, das machen die Kaulitz natürlich nicht, das ist klar. Die bringen keine Message rüber. Ja, was die Kaulitz-Brüder, ich weiß, ich verfolge die auch nicht. Sind die irgendwie extrem in irgendeine Richtung? Extrem woke? Extrem? Ich glaube, die haben so eine Reality-Show, oder? Ja, die sind auch so LGBT-mäßig angehaucht oder was. Zumindest tun sie immer so weibisch. Ja, die tun weibisch, aber der Typ ist doch mit der Klump verheiratet, oder? Ja, genau. Eine von denen. Ja, ja. Die ist auf jeden Fall eine Frau. Kann man nichts gegen sagen. ja. Keine Ahnung. Also ich glaube, das sind auch so Berufsjugendliche, oder? Die ja, genau. Tanne fragt zu Recht, ob es die Sendung noch gibt, weil der Dings hatte eigentlich seinen Abschied da mit dem Abschied aus der Sendung. Wetten, das gibt es, glaube ich, schon lange nicht mehr, ja. Ja, eigentlich gab es das länger nicht. Nun wird es wieder aufgekocht. Weil da war auch dieses Ding, das habe ich mir mal angeschaut, das war Tom Hanks hat ja im Endeffekt beerdigt die Sendung. Weil der hat sich da mal drüber lustig gemacht, wie furchtbar das da ist und so. Im amerikanischen Fernsehen auch. Ja. Ist es auch. Ja, ist es ja auch. Ich meine, das Konzept, man das muss halt nicht alles immer ein bisschen alle Zeiten irgendwie machen. Aber es meinte der Kubitschek ja auch, dass er, der Wagner, wie gesagt hat, die Deutschen, die machen immer alles 100% und so. Achso, bei Switch hatten sie doch die Klumme immer so. So, so jetzt mit dieser hohen Stimme. Ne? Ja. Zum Beispiel. Ja, ich bin gespannt, wie gesagt. Also, warum nicht, ne? Kann ich mir vorstellen, dass das funktioniert. Ja. Funktioniert, ja. Dass die Leute da einschalten. Ja. Dass die Leute einschalten so. Und dranbleiben. Ja, weiß ich nicht, genau. Mal gucken. Ja, ich glaube, das ist wahrscheinlich Novelty-mäßig. Man hat es jetzt mal wieder vermisst ein bisschen, aber es ist vielleicht so wie ein Stefan Raab oder so. Also die Leute denken dann irgendwie, oh geil, das alte Ding kommt wieder oder so. Und dann guckst du sich an und denkst sich, ja, das war ja eigentlich doch gar nicht mal so gut oder so. Oder? Und wie versuchen wir so wieder Leute, die irgendwie was machen und vorzaubern, da eine Wette eben eingehen. Und ja, kann jeder schon mal ein bisschen üben. Buntstifte lutschen oder so. Also, der Caps Lock Chris aus Hannover wettet, dass das ein Flop wird. Okay. Ja, dann halte ich mal dagegen. Eine Kiste Eier. Oder so. Es fällt mir halt wirklich schwer, das einzuschätzen, weil es war bei mir nie so irgendwie, ja, die Familie sitzt zusammen und guckt, wetten das, aber das haben wohl ja auch sehr viele Leute gemacht oder machen es noch, oder ich weiß es nicht. Ich würde jetzt schon fast behaupten, dass das nicht mehr so der Fall ist wie früher. So, aber nur mit Stadtwette und diesen ganzen Dingern. Ja. Ja, mal gucken, wie groß sie das aufgezogen bekommen. Das ZDF ist sicher bereit, da einiges an Geld reinzustecken. Wie der MDR jetzt nochmal eine gute Recherche hier geliefert hat über den Fall des Investor Olaf Zachert. Ja, es ist eine lange Geschichte. Und also ich kannte den nicht, muss man den kennen? Ich kannte den auch nicht, nee. Es werden hier mehrere Geschichten ausgebreitet und Firmenübernahmen beschrieben, wo dann plötzlich keine Löhne mehr bezahlt werden konnten. Dann gab es irgendwie 2 Monate kein Geld und ein paar übergängige Abschlagszahlungen. Und ja, das klappte dann aber trotzdem nicht. Er hat also mehrere Läden wohl dann auch in Sand gesetzt. Dann ja, hier Insolvenz angemeldet und wieder zurückgezogen und so komischen Nummern. Ja, und da gab es ja, wie gesagt, häufiger bei den Firmen einfach keinen Lohn mehr und man vermutet jetzt, oder Staatsanwaltschaft legt nahe, dass er da eben betrügerisch unterwegs war. Gegen Olaf Zachert selbst hat die Staatsanwaltschaft Chemnitz-Ermittlungen eingeleitet. Vorermittlungen führte sie wegen des Anfangsverdachts der Insolvenzverschleppung, des Veruntreuers von Arbeitsentgelt und anderer Delikte. Die Ermittlungen werden durch die Polizeidirektion geführt und also in Chemnitz geführt und beruhen unter anderem auf dem Insolvenzgutachten, das der vorläufige Insolvenzverwalter DAMB, was man das ist, erstellt hatte. Der Ausgang des Verfahrens ist auch noch offen. Es gibt bisher die Unschuldsvermutung, fügte der MDR an. Okay, sollen sie. Habe ich ja nichts dagegen. Ja, auf der anderen Seite passt das ja auch wieder so ein bisschen in ihr Beuteschema, oder? Der Markt funktioniert nicht, man kann das nicht retten, so, nur der Staat kann euch retten und eure Arbeitsplätze. Ja, müssen wir vielleicht den Film nochmal gucken, die Viertelstunde, die sie da gemacht haben, zu. Oder vielleicht auch nochmal ein bisschen nachrecherchieren. Aber interessante Geschichte auf jeden Fall. Wenn einer Lust auf Lesen hat, da ist vieles zu lesen auch, kann man sich da nichts mehr ziehen. Also ich ist mir jetzt nicht so ein Begriff, aber ich habe mal ganz kurz geguckt, was er gemacht hat. Er hat wohl ein recht spezielles Geschäftsmodell, dass er quasi als Risikoinvestor in insolvente Firmen einsteigt und sie gleichzeitig halt als Insolvenzverwalter dann versucht zu sanieren. Was ungewöhnlich ist, aber weil es birgt halt sehr viel Potenzial, um Vermögenswerte aus dem Unternehmen rauszutragen, jenseits der Insolvenzabwicklung. Ich drücke mich jetzt ganz vorsichtig aus, aber das scheint ja das zu sein, was ihm hier vorgeworfen wird. Und das Ganze, weil das Ganze halt unter Risikokapital läuft, kann man halt davon ausgehen, dass die Unternehmen sowieso eine sehr schlechte Überlebenschance hatten. Und wenn die Sanierungen dann nicht funktionieren, kann man natürlich das Heraustragen von Vermögenswerten aus einem Unternehmen leicht vertuschen. Ein interessantes Geschäftsmodell. Aber der Name sagte mir nichts vorher. Jo. Frage ist halt, warum jetzt so viele Portale über gerade diese Person berichten? Aber weiß ich zu wenig vom Hintergrund. Ja, möglicherweise mit Bezug auf MDR, ne? Wer weiß. Also. Oder mal ein echter investigativer Reporter, wer weiß. Das gibt es vielleicht auch noch. Kommt teilweise vor. Ja, hier gibt es ein Urteil zu vernetzten Futternäpfen. Das ist es, genau. Da heißt es, das ist keine heimliche Überwachung. Weil eine schwer zu erkennende Kamera und ein verstecktes Mikrofon machen einen Futternapf noch nicht zur Wanze. Sagt jedenfalls das Gericht, damit muss man heute rechnen, sagt ein Kölner Gericht. Ein für Fernüberwachung beworbener vernetzter Futternapf hat den Argwohn der deutschen Bundesnetzagentur erweckt. Die haben auch echt Langeweile wahrscheinlich, ne? Weil eine nur aus der Nähe zu erkennende Kamera und ein von außen gar nicht ersichtliches Mikrofon hat. Erkannte die Behörde darin eine missbräuchliche Telekommunikationsanlage? Ja, ist es irgendwie auch. Ne? Also das hat ja mit Langeweile nichts zu tun. Also das VG Köln sieht das jedenfalls anders und erlaubt Einfuhr, Vertrieb und Nutzung bis auf weiteres. Ja, und der Grund, warum sie das halt sagen, ist eben der, weil es sich dabei um so ein automatisches Futterausgabeding für die Tiere handelt. Und da sagen die dann halt so, ja okay, wenn das halt automatisch irgendwie die Tiere füttert in deiner Abwesenheit, dann kannst du da auch mit rechnen, dass da eine Kamera und ein Mikrofon drin eingebaut ist. Und das ist halt so ein Roboter irgendwie und deswegen würde das dann okay gehen, sagen die. Also kann man natürlich so und so sehen, aber es ist auf jeden Fall auch keine total abwegige Erklärung, würde ich mal sagen. Der Futterautomat sehe aus wie ein Futterautomat. Dass man generell nicht in jedes Gerät irgendwie ein Mikrofon und eine Kamera einbaut, irgendwie versteckt, das finde ich schon ganz gut. Also kann sich die Netzagentur ruhig mit beschäftigen. Ist mir lieber als mit Trusted Pleggern und und so ein Scheiß. Die sollen zumachen da einfach, das meine ich doch nur. Ja, nächste. Soweit wissen wir jetzt Bescheid über Katzenfutteranlagen. Oh ja, den Artikel habe ich vergessen zu lesen. Scheiße. Das habe ich nicht mehr geschafft. Na, ich glaube, ich habe überflogen, aber die Überschrift Bundesamt gegen Atomkraft. Also sie wettern hier halt gegen irgendwelche Expertise von, was man jetzt mit der Endlagersuche macht in dem Ministerium, was sich im Endeffekt damit zu beschäftigen hat, und das soll aber so sein, weil da halt irgendwelche grünen Atomgegner halt drin sind, die das dann irgendwie durch Auslassungen und so hindrehen. Und das übliche Narrativ halt. Ich bin gar nicht der Bojanowski. Ja, bitte nachlesen. Als Fachleute hatten wir schon immer Schwierigkeiten mit der parteipolitischen Ausrichtung des Amtes, heißt es, eine brieffachliche Arbeit sei nur noch eingeschränkt möglich. Die Arbeit werde von grüner Parteipolitik bestimmt. Ach was. Komisch, ey. Ach was, das ist ja fast so, als hätte sich hier jemand den Staat irgendwie für seine eigenen und nicht abwählbar und so, weil die sind ja gar nicht mehr jetzt gewählt und so, aber dann halt irgendwie als Sumpf irgendwie verstetigt oder so. Warum schaut sich das neue Bundesministerium für Staatsmodernisierung, das den Staat entrümpeln soll, nicht mal BASE an? Nicht mal MBASE um. Das ist das Bundesamt für Sicherheit in der Irgendwas? Strahlen oder so. Strahlen, oder? Genau, für Strahlen irgendwie. Emission. Strahlen und Endlagerung. Ja, keine Ahnung. Sicherheit der nuklearen Entsorgung. Ja. Ach so. Ach so, da hört man extra eins. Nicht klar. Warum nicht? Ja, wer erinnert sich noch an Tenet, den Stromnetzbetreiber Tenet? Ja, ja. Der ja eigentlich ein holländisches Staatsunternehmen ist. Netherlands. Ja, genau. Hier ist eine schöne Karte. Ja, das alles... hatte ich übrigens noch nie gesehen. Das fand ich eigentlich im Moment am interessantesten an dem ganzen Kram. Weil ja, die Thematik, die hatten wir ja schon, dass die Niederländer da unbedingt raus wollen und wieder immer mehr von aufkaufen wollen. Ja, aber nicht nur Habeck erwartete ja, dass sie eine große Trasse bauen von Nord nach Süd, ne, um den Windstrom runter zu transportieren. Sie haben ja das Gebiet sozusagen. Ohne dass sie jetzt unbedingt Hilfe von Ampeln bräuchten oder so. Das ist auch so witzig, dass das so getrennt hier irgendwie ist. Hier nochmal so ein Zipfel irgendwie von Bayern oder so. Ja. Und hier beim 50 Hertz aus irgendeinem Grund noch Hamburg mit drin. Naja, auf jeden Fall haben die Holländer irgendwann gesagt, diese Investition zahlt sich nicht schnell genug aus oder so. Insgesamt ist das wohl gar nicht so schlecht auf lange Sicht gesehen. Die nehmen Kredite auf von 80 Milliarden oder sowas insgesamt. Und werden dann ein Netz bauen in, ja, im Wert von, keine Ahnung, doppelt so viel oder so wahrscheinlich. Und dann betreiben die das Ewigkeiten und kassieren dann Ewigkeiten. 5% oder so, meistens sind ihnen zugesichert. Ja, wie auch immer, das gehört ja jetzt eben den Holländern, den Norden und den Niederländern, wollte ich natürlich sagen. Und die wollen das dann, also die haben schon einen Teil davon abgegeben an diesem ganzen Netz, weil sie es eben, wie gesagt, nicht bezahlen, nicht vorschrecken wollen. Und vielleicht auch nicht irgendwie können, weiß ich nicht genau. Aber da haben dann eben auch Investoren zugeschlagen, 3 Fonds, Singapur und noch 2. Ich glaube Norwegen noch und sowas, ja. Und sind da schon beteiligt. Und der deutsche Staat möchte, muss auch da mit einsteigen jetzt, weil, wie gesagt, sonst machen die es eben nicht. Sonst legen die die Trasse nicht. Und das kostet 7,6 Milliarden Euro. Ja. Ja, das ist vor allen Dingen das Ding, dass es halt diese Nord-Süd-Achse halt ist, ne, wo wir den Strom ja dann darunter leiten wollen, von der Küste, wo der Wind weht, nach unten. Genau, damit man sich aus Österreich von nebenan beziehen muss. Nee. Ja, weil das wird ja alle Probleme lösen. Ne? Der Wind, der weht ja immer und dann geht das ja auch. Ja. Aber vielleicht ist ja auch das hier die Lösung. Ja, das ist für Chemie allerdings, für Chemiewerke wohl ein Lösungsansatz. Ja, aber ich meine, das habe ich schon mal gehört. Das kommt mir sehr bekannt vor. Kannst doch die Energie, auch schon mal gehört? Du kannst doch die Wärme als Energie ja auch für andere Zwecke, also wenn die das hier jetzt für... In dem Fall ist das hier so gemeint für Chemie, ja. Ja, aber ich meine, die machen jetzt hier draus Wasserdampf. Was kannst du mit Wasserdampf betreiben? Turbinen. Was kannst du mit Turbinen machen? Elektrifizieren. Also ist es doch... Kann man das doch dafür auch verwenden. Ja, wollen sie doch hier wohl machen auch. Er setzt Erdgas dann damit. Diese Ziegelsteine haben natürlich viele gute Eigenschaften, billig und so weiter und halten die Hitze aus vor allen Dingen. Ich weiß allerdings nicht, und das war so der einzige Knackpunkt an dem Artikel auch, sie haben nicht wirklich einen Wirkungsgrad angegeben und das hat sicher eben auch damit zu tun, dass das ja damit in Zusammenhang steht, wie lange man dann die Temperatur oder die Hitze speichern will. Ne? Sicher, das kann man dann gezielt auch wohl wieder abrufen eben. Also funktioniert das von der Technik so, die Steine werden erhitzt und dann geben die heiß wieder ab und das ist quasi der Speicher. Die bleiben erst noch heiß, bis du sie abrufst ungefähr. Ja, so ist es. Was hat das mit Wasserdampf zu tun? Ja, mit der Hitze wird der Wasserdampf angetrieben. Also, das haben sie bisher mit Erdgas gemacht. Die Steine, da wird dann Wasser drauf gekippt, der Dampf. Es gibt aber auch Prozesse, die brauchen mehr höhere Hitze, glaube ich. Das geht eigentlich auch mit den Dingern. Aber ja, okay. Wasserdampf funktioniert im Prinzip. Ich habe da schon viele technisch auf jeden Fall auch. Ne? Eins mit Wärmesystem und dann gab es auch eins, da werden einfach Ziegelsteine an einem Kran in die Höhe gezogen. Und so wird die Energie gespeichert. Potenzial, ja. Ja, also gibt es ja ganz, Gravitation in der Schweiz haben die, glaube ich, auf so einem Berg so ein Ding mal aufgebaut, das absolut gefloppt ist. Interessant. Ja, ich weiß nicht, wenn das gut abgeschirmt ist, zum Beispiel nach außen, kann das ja die Hitze vielleicht auch halten. Wenn das mit der Physik klappt, ja, dann kann es vielleicht auch vor Ort zielgerichtet punktuell Sinn ergeben, das so zu machen. Hört sich aber irgendwie nicht nach einer flächendeckenden Lösung an für den Alltagsgebrauch. Immerhin ist hier die Rede von einem Chemieriesen. So, ja, so gesehen. Ist es ja dann vielleicht auch kein kleines Problem. Ja, und es würde ja auch schon reichen, also wie gesagt, wenn man es als Arbeitsspeicher halt eben nimmt für irgendwelche Kraftwerke oder so. Ja. Und da wird man das ja sicherlich auch irgendwie aufbauen. Jetzt auch mal runterscrollen, da war noch ein zweites Bild, da war glaube ich. Wofür solche Systeme auch sinnvoll wären, wäre das quasi als Netzreserveenergie, als Spannung, als Schwankungsreserve zur Verfügung zu stellen, weil wir ja sehr viel von dieser Schwankungsreserve verloren haben. Die wurde ja dargestellt durch diese riesigen Schwungräder in den Atomkraftwerken und anderen Kraftwerken, wo einfach die Energie halt, ne, du hast ein riesiges Schwungrad, das dreht sich und allein durch die Drehung wird die Energie. Ja, also da sagen wir mal als kurze Antwort, ich kann mir vorstellen, dass man so ein Schwungrad halt auch mit Strom betreiben kann. Ne? Also das ist vielleicht auch nicht das letzte Wort gesprochen im Thema, beim Thema Strom. Aufladen kann man alles. Ne? So, halt ja, hier, das ist auf jeden Fall das Beispiel von der Anlage und das ist irgendwie angeblich eine der weltgrößten. Ja gut, es ist vielleicht auch ein bisschen neu nach das ganze Ding, vielleicht ist das deswegen auch weltgrößt. Da sind jetzt ungefähr hier ein Container, scheint dafür Energie gebraucht zu werden und der Rest ist hier die Anlage. Die Anlage speichert so überschüssigen Strom, also hier geht es schon um. Ja klar, genau, da sind die Ziegel drin, denke ich mal, in dem Haus und da das im Container wird da die Zuführung sein, so, ne? Die elektrische Geschichte, die Regelung und so. Ja, so sieht das aus, wenn das dicht genug ist nach außen, so eine Frage, ob das dann eben lange genug hält. Ich meine, der Strom fällt an in der Beziehung im Sommer natürlich, ne? Das bleibt ja dabei. Natürlich im Herbst durch Windräder auch und so weiter. Das wollen sie da auch gezielt nutzen in der Gegend. Das war schon Thema dabei. Aber man braucht natürlich nicht unbedingt dauernd im Sommer irgendwas aufheizen. Da heizt sich eben alles von alleine auf. Ne? Nee, so ein bisschen. Aber gut, die wollen eben auch hohe Temperaturen erreichen. Und da muss man auch eben ein bisschen anders entdenken, denke ich mal. Ja, kommen wir zu einer Meldung, die ich schon mal hatte, und zwar Solarzellen, die in der Nacht funktionieren. Ja, sie funktionieren natürlich nach einem etwas anderen System und da gibt es jetzt ein kleines Update. Das ursprüngliche, also die Theorie dahinter ist, du hast im Endeffekt die Infrarotstrahlung, die Wärmestrahlung, die nachts halt weiterhin emittiert wird und diese Infrarotstrahlung, die kann man quasi in Energie umwandeln. Das war die Theorie. Die Theorie wurde vor 2 Jahren überprüft und ja, man kann so Strom erzeugen. Geht. Ja, frage ich nochmal Wirkungsgrad. Ja. Wirkungsgrad spielt da ja natürlich, also der Wirkungsgrad ist spielt da jetzt nicht so die große Rolle, weil es ja eine permanente Erzeugung ist. Es geht halt eher um die Höhe, um die Ausbeute. Die ist nämlich extrem gering. Ja, ungefähr ein Tausendstel von dem, was man aus Sonnenenergie rausziehen kann, wenn man es vergleicht. So, das heißt, okay, es ist technisch machbar und jetzt die letzten 2 Jahre haben sie halt geguckt, okay, können wir das steigern? Wie viel Energie können wir da rausziehen? Was ist theoretisch möglich? Und jetzt sind sie nach 2 Jahren im Endeffekt dazu rausgekommen, okay, wir können das von der Energieausbeute nicht stark steigern. Das heißt, es wird eine Nischenlösung bleiben. Es kann die Technik lässt sich relativ leicht, also es ist billig so, deswegen könnte man es theoretisch in großen Flächen nutzen für kleine Ausbeute, sowas wie, ja, du hast streichst dir eine Wand von der Garage und dann hast du die Lampe, die nachts leuchtet, wird davon so, ja, also wirklich im sehr geringen Umfang, oder du hast halt eine Armbanduhr. Und die Armbanduhr hat keine Batterie und ist jetzt auch keine Smartwatch, sondern einfach eine normale Uhr und hat keine Batterie und die könnte auch davon betrieben werden. Also es gibt Use Cases dafür, aber man hat halt gesehen, okay, jetzt zum Beispiel alle Solarzellen nochmal damit anzustreichen, bringt nichts, allein von der Ausbeute her. Also ein technological dead end. Quasi. Ja, erinnere mich ein bisschen an diese Sonnensegel, die sie mal vorgeschlagen haben, dass man irgendwie auf 36.000 Kilometer Entfernung so einen 1 Kilometer breiten Solarstreifen bauen soll, der dann eben da das absaugt und dann per, ich glaube, Mikrowellenstrahlung zur Erde schicken soll. Das hat tatsächlich 80% Übertragungswirkung sozusagen. Kommt dann 80% am Ende an über Mikrowelle. Das ist, finde ich, auch nicht uninteressant. Aber ja, wer sowas machen, ne? Elon da vielleicht. Arbeiten die ja auch dran. Da gab es jetzt nur noch keine neuen Erkenntnisse. Hat die ja auch mal vorgestellt, ne? Das Mikrowellenkraftwerk aus SimCity, ne? Achso, ja, okay. Ja. Das, aber gibt es noch keine neuen Erkenntnisse. Aber wenn es da was Neues gibt, dann sage ich Bescheid. Ich habe das ja immer so ein bisschen auf dem Radar. Und das ja, hier, ja gut, genau. Ich meine, vom Konzept her interessant, das zeigt halt nur, okay, was ist noch alles möglich, was uns vielleicht einfach nur noch nicht bewusst ist. Ne, das Infrarot. Ich denke, das ist nicht möglich hier. Ja, irgendwie nicht. Ne? Ich denke auch, man muss ja schon das beobachten, was man dabei. Also es ist nicht möglich, das industriell auszunutzen und dass es irgendwelche anderen Erzeugungen ersetzt. Aber dass es halt grundsätzlich überhaupt möglich ist, das ist halt faszinierend. So. Ja. Und vielleicht finden wir ja irgendwann mal was, was wir vorher nicht wussten, was grundsätzlich möglich ist, wodurch sich dann was anderes ersetzen lässt. Zum ja, Beispiel ja, das eine wird durch das andere ersetzt, zum Beispiel Kühlschränke, genau. Wird nochmal geoutet, was mit unserem Geld so passiert, sozusagen hier in dem von Kolumbien werden Kühlschränke angeschafft. Die Bundesregierung betont aber, naja, dass die auch... angeschafft werden die ja. Die sagen ja, die werden nicht angeschafft. Betont aber auf jeden Fall, dass da ganz viele auch andere ökologische Eigenschaften und alles erreicht werden. Ja, das, eben. Es geht irgendwie darum, dass sie die Technologie, die da angewendet wird, irgendwie, die wollen die Leute halt drauf eichen, dass sie da nicht das sowieso irgendwas Mittel drin verwenden. In dem alte Kühlgerät enthalten häufig Kältemittel, die tausendfach stärker als Kohlenstoffdioxid zur Erderwärmung beitragen oder ozonschädigend wirken. Ist im Interesse Deutschland, die Minderung von global wirksamen Treibhausgasemissionen möglichst geringen Kosten zu erreichen. Das ist das, was sie sagen. Also sie sagen explizit, dass sie da nicht den Leuten Kühlschränke bezahlen, sondern... sagen nicht private Anschaffungskosten, das stimmt, ja. Übernommen werden, es werden stattdessen Maßnahmen gefördert, die langfristige systemische Effekte erzeugen. Das soll mal das heißt erstmal. Naja, halt austauschen von dieser Technologie und Schulung halt. Von Herstellern und Technikern vom Aufbau effizienter Fluorkohlenwasserstofffreier Geräte. Okay, darum geht es eben. Die Unterstützung bei der fachgerechten Rücknahme und Entsorgung. Ja, einschließlich Aufbau von Recyclingstrukturen. Das wollen sie mir erzählen, Entschuldigung. Glaube ich noch nicht so ganz dran, aber okay. Sie schulen die Leute erstmal da drin. Ihr könntet auch dies und jenes machen. Gut, ne? Wie teuer das ist jetzt, weiß ich gar nicht genau. Aber sie, 4 Millionen, naja, okay. Auch nicht gerade wenig, aber ja. Heiß kalt da in Kolumbien. Da. Ja, Kühlschränke können die schon gebrauchen. Oh. Ach ja, willkommen in dem neuen Paradigma. War das so ein Scherzartikel, oder? Bitte? Das ist so ein Scherzartikel, oder nicht? Nein. Okay. Ja, die Seen, die Binnensehen leiden. Ja, aber das ist doch dieses übliche Ding. Also Wasser verbrauchen, das geht ja eigentlich gar nicht. Das ist ja ein Kreislauf. Ja, schon, aber es kommt eben auch nicht so schnell zurück. Ne? Die Seen sind ja leer. Verschiedene Seen sind ja leer, ziemlich leer. Ne? Nun, da ist es halt alles, man kann darüber sagen, was Victoria man will. See in Afrika zum Beispiel ist doch viel kleiner geworden. Zum Beispiel. Da gibt es auch in Asien verschiedene Beispiele, wie kleiner geworden sind. Ich glaube auch die Baikalsee ist kleiner geworden. Was das in Nordamerika ist, schon weiß ich nicht. Ich glaube, die sind ziemlich gleich geblieben. Es gibt viele, viele Beispiele, die sehr schwierig sind. Aber ich rede jetzt erstmal über die UN-Kampagne zur weltweiten Wasserknappheit. So. Ist ja nicht ganz neu, aber die Kampagne, die wird jetzt angefahren. Das ist die nächste große Kampagne. Könnt ihr euch darauf einstellen. Es gibt ein paar neue Begriffe, die ihr lernen müsst. Ihr kennt ja schon Wasserstress und Wasserkrise. Aber ein neuer Begriff ist der Wasserbankrott. Was ist der Wasserbankrott? Ja, wenn wir Wasserstress haben, heißt das, es wird viel Wasser benutzt und Wasser wird verschwendet. Aber es gibt halt Möglichkeiten, durch effiziente Nutzung und Verteilungsmethoden das zu mitigieren, dass man Wasser ordentlich nutzen kann und nachhaltig nutzen kann. Dann gibt es die Wasserkrise. Das ist meistens ausgelöst durch irgendwelche externen Effekte, wie du gerade schon gesagt hast, Seen trocknen aus oder sonst irgendwas. Da sind dann Situationen geschaffen, dass der Status quo der Status quo nicht mehr beibehaltbar ist, es sei denn, man hat extreme externe Anstrengungen zu benötigen. Und jetzt gibt es die Wasserbankrottheit, die Wasserinsolvenz. Ich glaube, der deutsche Begriff ist noch nicht so ganz eindeutig. geklärt, aber Water Bankruptcy im Original. Das heißt, okay, es ist ein Sanierungsfall, aber eigentlich ist es ein Sanierungsfall, der gar nicht mehr zu retten ist. Ne? Das wäre was für den Kollegen aus dem Artikel von vorhin vielleicht. Ja, Long-Term Overextraction has degraded aquifers, rivers and ecosystem. Also die wurden zugrunde gerichtet. Und deswegen kann sich das Ökosystem nicht mehr erholen. Und only partial costly recovery is possible. Governance must focus on demand reduction, also weniger Verbrauch, reallocation, also Rationierung, und Adaptation, also Adaptation, Resilienz, Klimawandel, bla. Ne? Das ist die Wasserbankrottheit. Ja, das ist den Status, den jetzt verschiedene Regionen weltweit von den Vereinten Nationen quasi bekommen haben. Reden einige Regionen in Afrika und Indien. Wie gesagt, wir haben diese drei Stufen, und in der Stufe 2 sind derzeit 75% der Weltbevölkerung leben in Ländern mit unsicherer Wasserversorgung, halt in dem Water Crisis. Ne? Wir sind übrigens Water Stress. Ne? Wenn man denkt, in Deutschland wäre alles gut, nein, wir sind Water Stress. Ne? Das Ganze muss man sich überlegen. Ist es ein echtes Problem? Ja. Müssen wir das Problem übertreiben? Wenn wir sagen, wir haben in Deutschland Water Stress und das schon als Problem ansehen, könnte man da vielleicht ein bisschen bremsen. Klar gibt es Probleme in Afrika und anderen Ländern. Teilweise sind diese Probleme aber auch alleine Bevölkerungswachstum geschuldet. Muss man einfach so sagen. Ist einfach so de facto. Und es gibt halt große Verteilungsprobleme. Da gibt das, und diese Verteilungsprobleme, habe ich ja gerade schon gesagt, was müssen wir machen? Wir müssen die Verteilung, Rationierung machen. Und da. Wir müssen Süßwasser erzeugen. Also Wasserinsolvenz habt ihr begriffen, was das ist. Ja, dann gehen wir jetzt zum nächsten Begriff, den wir internalisieren sollten. Und das ist das sogenannte virtuelle Wasser. Ja, wisst ihr, virtuelles Wasser ist Wasser, was quasi da ist, aber auch nicht da ist. Und in Deutschland haben wir sehr viel virtuelles Wasser. Ja, und virtuelles Wasser ist was ganz Böses. Das ist fast wie Kolonialismus. Das ist eigentlich schlimmer als Kolonialismus, wenn die anderen Wasserbankrott sind und wir nur in der Krise sind. Und das heißt im Endeffekt, du hast ein Produkt, was nach Deutschland importiert wird, und dafür wurde Wasser benutzt. So, in der Produktion. Oder du hast ein Fertiggericht und dann ist da Wasser mit drin. Oder was weiß ich, eine Dose Cola. Die haben zwar Abfüllanlagen hier, aber nehmen wir einfach das Beispiel. Wasser erlauben. Genau. Wasser erlauben. Virtuelles Wasser. Ja, ja, virtuelles Wasser. Ja, ich habe gesagt, das ist die nächste große Kampagne der UN. Stellt euch auf Ausgleich, internationale Ausgleichsmechanismen für virtuelles Wasser ein. Die CO2-Zertifikate, die haben ja schon gezeigt, dass solche Märkte etabliert werden können. Bezahle ich dann auch mit meinem virtuellen Geld. Genau, wird, ja, es ist virtuell gesehen, verbraucht Deutschland halt dreimal so viel Wasser, wie wir haben, in Anführungszeichen, was auch immer das bedeuten soll. Ja, wir verbrauchen dreimal so viel Wasser, wie wir haben, als ob wir das gesamte Grundwasser leer saufen würden, wenn wir jetzt kein Wasser mehr importieren würden. Hallo? Ja, also dieser Bericht ist ja politisch. Wissenschaftlicher Deckmantel. Es gibt echte Probleme durch Überbevölkerung, Korruption, schlechtes Umweltmanagement, Korruption, sage ich direkt noch ein zweites Mal. Ja, also es gibt ein echtes Problem. Ne? Auch so Sachen wie Nestlé, dass sie halt in irgendwelchen afrikanischen Ländern die das Grundwasser quasi abpumpen, in Wasserflaschen füllen und dann in Frankreich verkaufen oder in sonst irgendwo verkaufen. Ja, da hat das mit diesem virtuellen Wasser eine gewisse Berechtigung, aber ich glaube, da brauchen wir nicht wieder so ein weltweites Framework, um dem Problem Herr zu werden. Das ist ja eher ein typisches Problem. Ein Unternehmen ist in einem Land und nutzt dieses Land für seine Rohstoffe aus. Hat es ja noch nie gegeben. Gibt es auch gar keine Möglichkeiten, damit umzugehen. Hä? Ich glaube, so. in der gab es ein Video von diesem Waldfachmann. Und der hat nochmal darauf hingewiesen, dass eben ganz viel Kohle eben aus Südafrika und nach einem anderen Land kommt. Also Südafrika noch, weiß ich nicht genau. Doch irgendwie auch aus Südamerika, genau. Aus Kolumbien auch. Und speziell in Südafrika ist so eine riesen Mine zum Beispiel. Und da drumherum haben die Leute nichts zu trinken, weil die Mine eben so viel Wasser verbraucht. Ja, und nicht das, was dann übrig ist, ist halt verseucht, ne? Ja. Das eben auch zum Teil, genau. Genau. Mhm. Und deswegen virtuelles Wasser und wir werden die Welt retten. Und wie gesagt, das wird die nächste große UN-Kampagne werden. Haltet euch bereit. Und ja, es gibt Probleme, aber nicht solche. Ja. Hier im Rhein. Die Wasserkriege werden wir auch noch erleben, aber die werden wahrscheinlich kurz. Bei uns ist jedenfalls geplant, dass alles schick und nett wird, wie man hier sieht. Jedenfalls, wenn es um das Braunkohlerevier geht, im Rheinischen. Ne? Im Rheinischen Rand da. Braunkohlerevier eben. Und da sollen sie dann fluten, haben sie geschrieben. Und ja, so könnte man das sich vorstellen. Und das wäre ein Riesenprojekt, haben sie gesagt. Nichts Vergleichbares in der Größenordnung. Ja, vorstellbar. Die baggern ja auch seit Ewigkeiten da. Bis zu 360 Meter tief soll es werden. Und ob sie das dann mit einem Wasserkraftwerk oder so verbinden, keine Ahnung. Ist vielleicht auch eine Frage der öffentlichen, der öffentlichen Förderung oder so. Mal gucken. Es soll auf jeden Fall eine Weile dauern, bis das dann vollgelaufen ist. Bis 2070 rechnen sie damit, dass das dann voll ist. Ja, bis dahin haben wir das Wasser importiert. Ja, ja, durch den Rhein laufen lassen. Ne? Kommt dann aus die Wasserbatterie. Ja, das kann man so sehen. Ne? Mhm. Also ich meine, da ist ja viel Flachland drumherum, sieht man ja auch. Da muss man gucken, wenn es dann irgendwie mal kräftig regnet oder so. Nicht, dass das dann alles überflutet oder so. Also. Andererseits ist es natürlich ein schönes Reservoir für solche Fälle. Wenn es überflutet, dann auf jeden Fall richtig gendern. Sonst ja, fährst du hier vom Ruhrpott aus, fährst eine Stunde hin, machst ja schon am Wochenende. Ja, ist doch nicht schlecht eigentlich. So, ich kann mir das gut vorstellen. Wenn das nicht einfach eine riesige Immobilienspekulation ist. Das kommt mit Sicherheit dazu, ja. Dann kannst du ja gerne mal gucken kommen in Dortmund am Phoenixsee, wie der zugebaut wurde von allen Seiten. Ja, das ist mal viel Immobilienspekulation. Die grünen Dinger da hinten an dem Rand, die müssen natürlich weg. Nein. Da nicht. How feasible is asteroid mining? Ja, Weltraumthema mal wieder. Es passiert viel, aber so viel Grundlegendes passiert im Moment gar nicht. Aber hier gab es mal wieder was Interessantes. Ja, wie hatten wir das vorhin? Wachstum in den Grenzen der Welt, die Rohstoffe, die Welt hat. So, ja, es gibt ja noch Rohstoffe außerhalb von unserer Welt, die Asteroiden. Da gibt es ja auch viele Leute, die sagen, ja, damit können wir alle unsere Probleme lösen, was halt Ressourcenknappheit angeht. Mit Ressourcenknappheit ist sowieso ein seltsames Thema. Ne? Die Ressourcen sind ja da, es ist nur schwer, sie irgendwie zu extrahieren und so. Ne? Aber genau das gleiche Problem hat man bei Asteroiden auch. Und jetzt hat hier eine spanisch-finnische Forschungskooperative das mal untersucht anhand von Asteroidenproben, die verfügbar sind. Und es gibt ja unterschiedliche Arten von Asteroiden. Ne? Da gibt es ja Klassifikationen. Ne? Und sie haben jetzt halt festgestellt, dass bei allen bis auf zwei Asteroidenarten es sich einfach nicht wirklich lohnt, die zu meinen, weil ja einfach die Konzentration und die Diffusion zu hoch ist. Und das in Kombination mit ja, dem technischen Stand, jetzt mal hochgerechnet auf die nächsten 15, 20 Jahre auch, was technisch und halt kosteneffizient darstellbar ist, lohnt es sich einfach nicht. So, ja, weil wie gesagt, die Ressourcen sind auch hier auf der Erde, sie sind nur sehr schwer zu extrahieren und da lohnt es sich eher, wenn wirklich eine Knappheit herrscht, die erstmal auf der Erde komplizierter zu extrahieren, als das im Weltraum zu machen. Das sind ja... Manche Leute denken ja, oh Gott, das, keine Ahnung, ich nehme jetzt mal ein ganz doofes Beispiel, es gibt kein Öl mehr und dann fliegt man ins Weltraum und pumpt halt das Öl aus einem Asteroiden ab oder so. Ja, natürlich nicht, aber auf der Erde ist es auch nicht so, dass du einfach schürfst und dann hast du ein Kilo Gold oder ein Kilo Mangan oder sowas, das musst du halt auch aus dem Gestein rauswaschen und wo ist es überhaupt, musst du tief graben und. Nur das Ganze im Weltraum ist halt ne? Aber wenn man halt die Idee hat, es gibt es gar nicht mehr auf der Erde, wir müssen es aus dem Weltraum holen, macht es Sinn. Und wenn man sich denkt, okay, es ist ganz einfach, weil du hast einen Asteroiden, der besteht aus reinem Eisen. Genau. Ja, sowas gibt es auch nicht. So, okay, ne? Es gibt immer eine Form. So, das ist und ein reines Eisen. Es gibt zwei Asteroiden, die sich lohnen zu meinen. Das eine sind Wasserasteroiden für Wasser. So. Da ist es tatsächlich relativ einfach. Und wenn Gott gewollt hätte, dass ich die meine, dann soll er die in unsere Richtung schießen. Genau, aber es wird natürlich nicht das Wasser aus dem Weltraum geholt und zur Erde gebracht. Das wäre wieder ein bisschen ineffizient, weil so krass ist es mit der Wasserknappheit nicht. Aber wer weiß, vielleicht schlägt die UN das ja bald vor. Wir hatten das Thema ja gerade. Da kann man bestimmt viel Geld mitmachen. Ich hole einfach ein paar Kometen und dann haben wir keine, dann haben wir genug Süßwasser auf dem Planeten. Und zwei neue Fischarten. Was weiß ich, ja. Aber gut, Wasserkometen, ja. Aber das ist dann halt nur, wenn man es auch im Weltraum benutzt, logischerweise. Special Use Case. Und die Typ-C-Asteroiden, die einen Olivinmantel haben. Und das sind halt ganz spezielle Asteroiden. Das sind im Endeffekt Asteroiden, die mehr oder weniger Stücke von Gesteinsplaneten sind, aber nicht von der Oberfläche, sondern vom Kern so des Planeten. Gibt es, sind nicht jetzt so super, super, super, super selten. Ja, aber du hast quasi einen Asteroiden, der war früher mal Teil des Erdmantels. Das, was hier ungefähr 400 Kilometer unter uns ist. So, ja. Das ungefähr. Material. Und das lohnt sich. Weil da die Konzentration an hochwertigen Mineralien sehr hoch ist und die Diffusion sehr gering ist. So, aber wie ich es vorhin schon gesagt habe, haben wir das nicht hier auch auf dem Planeten? Ne? Vielleicht würde es sich ja, ne? Also wir haben noch nicht so tief gebohrt. Ne? Vielleicht lohnt es sich ja mal, das zu versuchen auf der Erde. So, also das so als kleinen Dämpfer für diese ganze Asteroiden-Sache, so dass man damit quasi, also es lohnt sich für alles, was außerhalb der Erde stattfindet. Ja, wenn du im Weltraum bist, im Orbit oder sonst wo, lohnt sich, aber irgendwelche Sachen zur Erde zu bringen, lohnt sich nicht. So, das konnte, also da sind sie sich mehr oder weniger jetzt einig. Außer Wasser, um es im Weltraum zu benutzen und halt diese Mantel. Digga, ja. Auf des, ja, und SETI natürlich, SETI, kennt ihr doch SETI, das hat ja, ist ja früher auch immer, ja, ich weiß nicht, ich hatte es mal auf meinem Computer, ich glaube 1999 bis 2000 irgendwas. Ich bin mehr, hatten das sich alle mal auch recht nachkommen, SETI, at home. Ja, aber ihr wisst das, ne? Quasi der Bildschirmschoner, der im Hintergrund dann irgendwelche Daten von SETI ausgewertet hat. Also ich kann ja auch wirklich sagen, was es war. Es war im Endeffekt das Programm von der NASA nach der Suche nach außerirdischem Leben und die haben Bildmaterial analysiert nach Lichtblitzen, außergewöhnlichen Lichtblitzen. So. Und da haben die einfach die massive Rechenpower, die damals die Heimcomputer zur Verfügung gestellt haben, genutzt, ne, quasi als Botnetzwerk, ne, ich weiß nicht, gibt es solche Programme heute überhaupt noch? Ich glaube, die meisten Sicherheitsleute würden haarsträubend sagen, okay, besser nicht. Naja. Und ja, jetzt haben sie es nach einigen Jahren mal auswerten können und sie haben im Endeffekt, ne, aus 12 Milliarden potenziellen Signalfunden haben sie 100 rausgefiltert. Interessant, dass es so eine glatte Zahl ist. 100. Nicht 99, nicht 98. 100 glatt. Aber gut. Ja, und diese Datensätze werden sie jetzt weiter untersuchen. So, keine großen Erkenntnisse. Eine Weltraummission wird neu geplant mit einem Satelliten, weil man da eine Erkenntnis draus gezogen hat. Ja, und sehr viel Technobubble. Wir mussten tatsächlich eine ganze Bandbreite möglicher Driftraten betrachten. 10.000, um sicherzustellen, dass wir alle Optionen abdecken. Das vervielfacht den benötigten Rechenaufwand um den Faktor 10.000. Dass uns 1 Million Heimcomputer zur Verfügung standen, hat das überhaupt erst ermöglicht. Kein anderes Radio-SETI-Projekt konnte das leisten. Gut, heutzutage haben wir natürlich andere Rechnerkapazitäten, aber selbst nach heutigen Kriterien wäre das, was halt damals durch dieses SETI-Programm, SETI at Home, berechnet wurde, hat viel Rechenleistung den Leuten erspart. Aber keine konkreten Sachen. Ne? Man hat ja damit geworben mit, hilf uns außerirdisches Leben zu finden. Also wenn sie jetzt gesagt hätten, okay, wir haben sie gefunden und ihr wart daran beteiligt. Das wäre eigentlich das perfekte Startsetup für Project Bluebeam. Aber das wird es wohl nicht. Da müssen sie sich was anderes ausdenken. Ich bin gespannt. Okay. Ja, und dann haben wir noch Kühe. Die sind jetzt neuerdings auch erfinderisch. Also, sag mal, die lernen Werkzeuge zu benutzen, heißt es hier. Und ich denke mal, dann lernt die Kuh auch dazu. Das ist fast wie so eine KI, ne? So ein bisschen. Kuhintelligenz, oder wie? Kuhintelligenz, KI, genau. Das Klischee der dummen Kuh ist jedenfalls falsch. Ja, ich denke mal, dass sie hier zum Beispiel so einen Stock benutzen kann, um sich das Gatter aufzumachen, wenn sie das Prinzip jemand verstanden hat. Das können Kühe sicher auch schaffen, sowas. Dann heißt es aber im Artikel auch direkt am Anfang, das Klischee der dummen Kuh ist eben falsch. Kühe können Werkzeuge benutzen und für ihre Bedürfnisse anpassen. Na, er kann ein bisschen noch rumkauen, denke ich mal so. Aber was will er da groß anpassen, ne? Dass sie das so selten tun, liegt an den Lebensbedingungen der Tiere. Da habe ich im Prinzip nicht aufgehört zu lesen, weil ich meine, ja, es ist ein Paarhufer, was sind denn groß anpassen? Wie will denn Werkzeuge anpassen? Auf der Farm der Tiere, da. Das ist so irgendwie totaler Bullshit. Da wird sich die Kuh dann emanzipieren. Also das dem, was sie mit Lebensbedingungen meinen, das steht im Artikel drin, damit meinen sie, dass diese Kuh, bei der das hier irgendwie festgestellt wurde, die wird als Haustier gehalten, sagen sie. Also die wird nicht irgendwie im Stall gehalten, sondern als Haustier, geben, so eine die Art trainiert wurden oder so. Ne? Und deswegen ist sie halt so schlau, die Kuh. Und guck mal, wie freundlich die guckt, aber könnte auch daran liegen, dass sie so einen Stock im Mund hat. Dass es deswegen so aussieht, als würde sie ein bisschen lächeln. Ja, so ein bisschen wie... Dunja Ali. Ja, oder... Ach, wie heißt der denn nochmal? Der Erzähler. Ja, die lächelt nur, weil sie sich gerade vorstellt, wie sie die Weltherrschaft an sich reißen. Das ist ein Grashalm im Mund oder so. Das ist wie Planet der Affen, nur Planet der Kühe. Ne? Erst benutzen sie die Werkzeuge und dann hui. Und schmeißen sie uns alle um. Und dann stellen sie fest, das sind Paarhufer. Scheiße. Scheiße. Vielleicht sind die, die Kühe ja auch die wahren Herrscher der Erde und wir waren früher die Sklaven und wir haben die in einem epischen Stargate-mäßigen Aufstand haben wir die quasi dann unterjocht und bis heute in Dummheit gehalten und jetzt langsam entwickeln sie sich wieder zurück und bald, nee, ach, das heißt, weiß nicht. Braucht mal wieder ein bisschen Science-Fiction-Slop oder geile Verschwörungstheorien, wie Stargate auf dem Boden vom Ozean von Aden am Horn von Afrika oder so. Wacht auf, Schlafkühe. Ja, genug lustige Verschwörungstheorien. Ich brauche mal ein paar neue. Weil die Guten sind ja fast alle schon wahr geworden, deswegen, also außer die mit den Reptiloiden und so. Ja, man weiß es nicht genau, ne? Kennst du denn die unterirdischen, außerirdischen Basen? Die Dumps? Die außerunterirdischen Basen? Nein, nein, nein. Das sind schon nochmal unterirdische Ausländerbasen. Die Underground Military Bases, die Dumps. Ja, die Dumps, ja, klar. So, alles klar. Ja. Oder die Wasserobjekte, die fliegen, sind jetzt keine UFOs. Aber das fand ich gut, ne? Mit der ganzen Flughafen von Denver, mit der blauen Kuh auch und dem Brügel, der von Denver über Washington bis nach Florida runtergeht. Wow. Also die ganze Dump-Thematik, aber das ist ja schon, 10 Jahre her. Brauchen wir was Neues. Ja, und fördert, was ihr frei dient, zerschmettert, was ihr schadet. Das klingt nicht. Miete pro Kopf. Geht auf thatsafespace.net und lasst eure Meinung da. Aber danach könnt ihr sie ja weiterhin behalten. Müsst ihr ihm ja nur ausleihen. Ja, wenn ihr dieses Startup von YouTube schon mal gehört habt, dann könnt ihr da hingehen, euch einen Account machen und auf jeden Fall zu Mammon Magazin gehen. Ganz vielen M's. Und ein Like da lassen und abonnieren. Mammon. Ja. Wir gehen jedenfalls nächsten Samstag zum 10-Jährigen. Ja? Ich bin dafür. Kleine Korken. Genau. Ja, er findet keine Kühe und geht in den Wald. Access Boss. 3,00 Stunden. Krass. Yes.